So, hallo, hier sind wir wieder bei Rim Protection. Wie ihr hoffentlich hören könnt, bin ich gesund. Kein Schnupfen mehr, kein Husten mehr, Gott sei Dank. Ralf ist, soweit ich weiß, auch davon befreit. Ja, ich habe auch keinen Husten mehr. Das ist alles sensationell. Also unser Gesundheitszustand ist wirklich hervorragend. Der Alkoholzustand noch nicht ganz so. Das können wir vielleicht jetzt in den kommenden Minuten noch regeln, dass der Pegel sich da noch ein bisschen besser eintrichtert. Spaß beiseite. Wir haben euch ja eigentlich versprochen gehabt, dass wir jetzt letzte Woche eigentlich schon den Podcast veröffentlichen wollten. Das hat dann wegen, wie der Engländer sagen würde, Scheduling-Konflikts, also Terminkonflikten, nicht ganz so geklappt. Nebenher, wie ihr hoffentlich hören könnt, musste ich uns auch noch Popfilter basteln. Was das genau ist, das könnt ihr euch mal in Google angucken. Die Idee ist ganz einfach, dass wir besser klingen, weil es nicht mehr ständig bei euch so klingt, als ob es bei uns kleine Explosionen gibt. Jedes Mal, wenn wir ein P, ein B, ein D oder ein T aussprechen. Ich hoffe, dass die Verbesserung hört man. Genauso wie ihr heute, wenn ihr das anhört, vielleicht auch noch ein paar andere Verbesserungen hört. Wir wollten einfach ein bisschen am Sound arbeiten, dass ihr einfach ein besseres Hörerlebnis habt. Deswegen ist heute auch die erste Episode, in der ihr Kapitel haben werdet, wo ihr direkt von einem Thema zum nächsten wechseln könnt, beziehungsweise rumskippen könnt, so wie ihr wollt, ohne vor- und zurückzuschieben. Wir werden uns heute mit den Trades beschäftigen, denn wie wir in der letzten Episode schon angesprochen hatten, gab es ja die Trade-Deadline. Die hatten wir jetzt, die ist rum, ist für viele sicherlich etwas enttäuschend verlaufen. Für manche auch nicht, weil die meisten, die sich ein wenig mit der NBA auskennen, wissen eigentlich, dass bei der Trade-Deadline sehr selten nochmal große Geschichten passieren. Aber einige Fanseiten, genauso wie einige Fachseiten, sind häufig der Meinung gewesen, dass da unbedingt noch was losgeht und haben da sonst was für einen Hype veranstaltet. Aber eigentlich jeder, der da ein bisschen Ahnung von hatte, wusste eigentlich, dass da nicht so viel passieren wird. Es sind ein paar interessante Sachen dabei, die wollen wir uns angucken. Wir wollen uns auch angucken, was passiert ist nach der Trade-Deadline, nämlich als es anfing, dass Teams Spieler gecuttet haben, also aus dem Kader quasi geworfen haben. Entweder darüber, dass sie sogenannte Waiver unterschrieben haben. Das bedeutet ganz einfach, dass die Mannschaft auf den Spieler verzichtet. Gleichzeitig bedeutet das, dass er sein Geld ausgezahlt bekommt. Aber wenn er einen Vertrag hat, der länger als ein Jahr geht, dann gibt es da eine Regelung, dass der Spieler innerhalb von 5 Tagen beim neuen Team unterschreiben muss. Ansonsten zählt das Gehalt trotz des Waivers weiterhin gegen den Capspace des abgebenden Teams. Das bedeutet also, wenn ich einen Spieler habe als Beispiel, der 15 Millionen verdient pro Jahr, ich habe den 3 Jahre unter Vertrag, er wird schlechter, älter, was auch immer. Ich habe mich entschieden als Team, ich lasse ihn gehen, ich waive ihn. Dann hat ein anderes Team 5 Tage Zeit, den unter Vertrag zu nehmen. Also sie haben länger, aber für mich sind die 5 Tage interessant, denn ich will ja, dass der Spieler quasi meinen Capspace entlastet. Und das passiert eben nur in diesen 5 Tagen. Danach zählen diese 15 Millionen die nächsten 2 Jahre weiter gegen meinen Capspace. Gleichzeitig gibt es sogenannte Buyouts, die sind entsprechend vollkommen unabhängig. Die haben den Vorteil für die Teams, dass ich nicht auf Waiver achten muss, haben den Vorteil für die Spieler, dass die Spieler ihr gesamtes Vertragsvolumen ausbezahlt kriegen, also im Fall von dem 3-Jahres-Spieler mit 15 Millionen wären das 45 Millionen. Der Nachteil, wie ihr gerade schon gehört habt, ist, dass die Teams eben auf einen Schlag die komplette Summe des Vertrags abschlagen müssen. Das habe ich bei Waiver nicht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich vorteilhaft für den Spieler, kann man sich vorstellen, weil der dann über die nächsten paar Jahre sicherlich keine finanziellen Probleme haben sollte. So, kurze Rede, langer Sinn oder andersrum, lange Rede, kurzer Sinn eher. Wir werden uns jetzt mal mit Trades beschäftigen und ihr könnt euch dann das Ganze anhören. Wie gesagt, ab heute Kapitel. Hoffentlich funktioniert das über iTunes und alles. Werden wir mal schauen. So, jetzt aber. Der erste Trade, den wir uns anschauen wollen, ist der von Jeff Green zu den Los Angeles Clippers. Jeff Green geht zu den Los Angeles Clippers, kommt von den Memphis Grizzlies und geht für einen netten jungen Mann namens Lance Stephenson, der bis dato auf der Bank der Los Angeles Clippers gesessen hat. Man könnte auch sagen, dass er dort so ein bisschen vergammelt ist. Kam ja letztes Jahr von den Charlotte Hornets, wo er auch schon nicht die Erwartung erfüllen konnte, die an ihn gesetzt wurden nach einer Breakout-Saison bei den Indiana Pacers, war quasi die Antwort von Doc Rivers auf die Bankkrise des Playoffs-Jahres, der letzten Playoffs. Man hat dann also neben Paul Pierce Lance Stephenson geholt und auch Josh Smith von den Houston Rockets. Wie man weiß, jetzt ist davon nur noch Paul Pierce da. Josh Smith ist zurück nach Houston. Und Lance Stephenson ist eben zu Memphis. Schauen wir uns doch einfach mal an, was das Ganze bringt. Wir haben als erstes Jeff Green, 29-jähriger Spieler. Small Forward größtenteils. Gilt so ein bisschen als ewiges Talent. Hatte schon mehrere Jahre in der Liga, wo viele gesagt haben, jetzt muss es kommen. Kann eigentlich auch alles. Ist kein schlechter Verteidiger. Ist im Normalfall ein vernünftiger Dreipunktschütze. Ist ein guter Driver. Hat einen guten Wurf. Hat eine sehr gute Athletik. Es ist eigentlich alles da. Aber so richtig konnte er es noch nie aufs Feld bringen. Ist vor 2 Jahren damals nach Boston gegangen. Als quasi Star oder Star-Anwärter. Daraus ist dann aber dort nichts geworden, konnte die Erwartungen nicht erfüllen, ist zu Memphis. Jetzt ist er zu den Clippers in einer Rolle, die ihm vielleicht mehr liegt, nämlich so ein bisschen als Sixth Man. Schauen wir uns doch mal die Stats an. Wir haben bei Memphis gehabt 29 Minuten, dann aber größtenteils Starter. 12,2 Punkte, 4,5 Rebounds, 1,8 Assists. Steals und Blocks nicht wirklich der Rede wert. 43% aus dem Feld und 30% von 3 bei 3 Versuchen. 3 Freiwurfversuche in etwa pro Spiel. Das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. Für jemanden, der, sagen wir mal, so eine Mischung aus Driver und Shooter ist, 80% von der Linie. Wir haben jetzt schon ein paar Spiele gesehen seit der Trade Deadline. Insofern haben wir schon in etwa ein bisschen einen Eindruck, wie er denn bei den Clippers einschlägt. Nicht sonderlich prall bisher, muss man sagen. 9 Punkte nur noch, also fast 3 Punkte runter, obwohl wir nur einen 4 Minuten Reduktion der Spielzeit haben. 1,5 Assists, auch das unwesentlich runter, aber runter. Von 0,8 Steals vorher auf 0,1 Steals. Aber die Blockquote ist hoch, mittlerweile ein Block. 41% Field Goal Quote, 37% von 3 und nur noch 1,5% Free-Throw-Attempts pro Spiel, aber dafür nur noch 43%. Und hier kommen wir eigentlich zu einem Problem, was man bei den Clippers in den letzten Jahren häufig gesehen hatte. Christoph hat ja schon kurz angesprochen. Einfach diese, ich sag's einfach mal, inhomogene Bank. Die letzten Jahre war schon nie wirklich eine Bank da, die der recht guten Starting Five helfen konnte. Man hat es jetzt mit Jeff Green versucht. Bis jetzt, klar, nach 5 Spielen kann man noch nicht viel sagen, aber bis jetzt sieht es nicht danach aus, dass man sich wirklich viele Gedanken gemacht hat, außer vielleicht, oh, Memphis scheint interessiert zu sein, den loszuwerden. Wir haben mit Stephenson einen auf der Bank, der uns auch enttäuscht hat. Vielleicht gab es dann auch noch charakterliche Probleme mit Doc Rivers, weil Stephenson wird auch nicht gerade ein einfacher Charakter nachgesagt. Auf der anderen Seite könnte man auch nachvollziehen, warum Memphis Green loswerden wollte, wie schon angesprochen. Der Durchbruch in dem Sinne kam nie oder kam halt immer noch nicht. Mit 29 ist er nicht mehr der Jüngste, was auch in einer durchschnittlich alten Truppe von den Grizzlies nicht unbedingt ignorieren sollte. Jetzt haben sie mit Lance Stephenson jemanden geholt, der dieses Shooting-Loch, was schon seit Jahren bei denen klafft, zu stopfen. der auch nochmal, ja, ein bisschen junge Jahre mitbringt mit 25. Und bis jetzt scheint es einen guten Weg, oder ja, einen guten Weg zu machen. Er legt im Schnitt bei 23 Minuten die 13 Punkte auf, holt 4,6 Rebounds, legt auch im Schnitt 2,2 Assists auf. Kann man also sagen, mit Lance Stephenson hat Memphis im ersten Blick den Vorteil sich geholt, beziehungsweise kann hier Daumen hoch bewertet werden für sie. Bei den Clippers, glaube ich, muss man noch ein bisschen sehen. Erstmal sieht es danach aus, da kommen ein paar Punkte von der Bank mit Green, aber vielleicht wird sich's erst in den Playoffs kristallisieren, dass das vielleicht doch ein guter Move gewesen war. Naja gut, die Frage, die sich mir bei Green eher stellt, hinsichtlich der Punkteproduktion und allem, ist, was ich sehe anhand der niedrigeren Free-Throw-Attempts, also fast die Hälfte, das heißt, er drivet weniger, er zieht weniger zum Korb, gleichzeitig mehr Blocks, das heißt, er verteidigt wahrscheinlich mehr am Post. Das heißt, für mich, ich habe eher so das Gefühl, dass Greens momentan deswegen runter sind, weil er wahrscheinlich eher oder häufiger in die Power-Forward-Rolle rutscht, trotz seiner nicht gerade massiven Physis. Aber Doc Rivers versucht ja schon eine ganze Weile ein bisschen in Richtung Small Ball zu gehen, zumindest mit seiner zweiten Einheit. Und wenn ich halt gucke, wer die anderen Spots auf Small Forward besetzt, dann macht das natürlich in gewisser Hinsicht auch Sinn, dass er als Sixth Man in etwa eher den Power-Forward-Part gibt. J.J. Redick spielt größtenteils Shooting Guard oder Small Forward, dasselbe bei Jamal Crawford. Paul Pierce ist jemand, der theoretisch noch Power Forward spielen könnte. Die Frage ist, will ich das bei einem 38-Jährigen oder will ich den lieber ein bisschen schonen, also aus der physisch eher bestrafenden Position eines Post-Defenders rausnehmen? Dann haben wir noch Luke Mbah-Amute, der Small Forward, Power Forward, Center alles ein bisschen spielen kann, aber ein defensive eher eingestellter Spieler ist, also eher ein Defensivspezialist, nicht unbedingt ein der Offensivmann schlechthin. Insofern muss man sehen, für mich persönlich macht das Ganze nicht wirklich viel Sinn. Und ich sage euch auch ganz einfach warum. Weil der Punkt für mich ist, die Clippers geben ja nicht nur Lance Stephenson ab, die Clippers geben eben noch einen Draftpick ab. Und zwar 2019, okay, aber der Punkt ist, erstens ist er nicht protected, das heißt, selbst wenn die Clippers bis dahin scheiße sind, was natürlich keiner für sie hofft, was aber immer passieren kann, man hat mal ein schlechtes Jahr, ist der Pick weg. Gleichzeitig ist 2017 sind auch schon alle Picks weg. Erstrunde und Zweitrunde. 2018 ist der Zweitrunden-Pick schon weg. 2019 bleibt, nachdem der Erstrunden-Pick gegeben wurde, nur noch der Second-Round-Pick. 2016 ist das letzte Jahr, wo die Clippers tatsächlich mit ihren eigenen First-Round-Pick haben und gleichzeitig noch einen Second-Round-Pick, auch wenn der von Brooklyn ist. Da ist allerdings das Problem, die Clippers sind derzeit Vierter im Westen. Das heißt, die Chancen, dass sie irgendwo in einem Bereich picken können, wo Spieler ins Team kommen könnten, die direkt helfen, selbst als Bankspieler, sind eher gering. Wir reden davon zwischen 26 und 30, vielleicht 25 und 30. Also in einem Bereich, wo man sicherlich einen vernünftigen, brauchbaren, guten, jungen Spieler ziehen kann, aber niemanden, der direkt von der Bank ins Spiel kommt und dort einen losmacht. Ich meine, Draymond Green, bestes Beispiel, ist in der Second Round gedraftet worden und hat 3-4 Jahre gebraucht, um überhaupt erstmal rauszufinden, was für ein Spieler er ist. Insofern ist die Frage für mich, macht das wirklich viel Sinn für die Clippers? Weil wir dürfen eins nicht vergessen, Chris Paul ist 30. Ja? Und genau das wollte ich aber den Alter ansprechen. Die Clippers kommen hier in eine Situation, die mich ironischerweise, mit dem Unterschied, dass ja die Ringe fehlen, an die Situation der Lakers, eine der ersten 10er oder 2000er erinnert. Mich erinnert das eher an Brooklyn. Ja, Brooklyn auch bezüglich der Picks. Vollkommen richtig, der Gedanke kam ja auch schon, als du das erzählt hattest. Also haben wir so eine Mischung so ein bisschen aus der schwierigen Situation von den Brooklyn Nets und auch von den Lakers bezüglich des Alters. Und man sieht gerade bei den Lakers, das dauert eine Weile, bis du dann mal richtig einbrichst, um dann den Rebuild zu starten. Und das wird schwierig bei den Clippers. Ganz einfach, weil die Spieler, wir reden hier von dem Altersbereich von 30 bis 38 für den Durchschnitt. Jetzt haben wir halt noch ein paar mit 29 darunter. Klar, wir haben noch einen Griffin mit 26. Wenn man ein bisschen der Gerüchteküche in den letzten Monaten gefolgt ist, ist das auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob er überhaupt noch über den Sommer hinaus für die Clippers spielt. Wieso, weshalb, warum, komplett anderes Thema, aber man merkt, dass so der jüngste Spieler, der ist richtig noch was, der was drauf hat bei den Clippers, auch nicht mehr hundertprozentig zufrieden ist oder es vielleicht andere Probleme gibt, egal. Aber die Mannschaft, die in den letzten Jahren in Los Angeles für den vielleicht erfolgreicheren Basketball stand, ist jetzt an dem Punkt, wo man vielleicht wirklich mal reagieren sollte. Und das sieht momentan nicht danach aus. Man versucht immer noch so dieses, ich sag's mal, eine Art All-In. Es ist ja kein richtiges All-In, weil sie machen ja jetzt keinen Trade, um irgendeinen Superstar auf Teufel komm raus ranzuholen. Sondern es ist mehr ein All-In mit den Karten, die sie jetzt schon seit, ich würde jetzt fast sagen, 4-5 Jahren haben. Die Frage ist ja eher, was du überhaupt machen kannst. Chris Paul hat einen Max-Contract, DeAndre Jordan hat seit neuestem einen Max-Contract, Blake Griffin hat einen Max-Contract und wird wieder einen Max-Contract kriegen, wenn er Ende nächster Saison dann in den Bereich kommt, es sei denn, er verlängert schon während nächster Saison. Das heißt, wir haben drei Spieler, die Max Money bekommen, selbst mit der Capspace-Erweiterung. Wenn du noch eine Bank willst, hast du da relative Schwierigkeiten, weil wir sind dann schon bei einem Bereich von 65 Millionen oder 70 Millionen für drei Spieler. Das heißt, selbst mit der Capspace-Erweiterung bleiben 25 Millionen. Sagen wir, du brauchst noch zwei Starter. Vernünftig, wenn ich mir die Verträge von Redick und Crawford angucke, sind die vernünftig mit 7 und 5,7 Millionen. Sagen wir, sie kriegen vielleicht zwei Spieler nochmal, die jünger sind und für das Geld unterschreiben, was ich persönlich bezweifle nach der Capspace-Erweiterung, dann sind wir in dem Bereich dann eben schon bei 80 Millionen. Das heißt, uns bleiben 10 bis 15 Millionen für 8 weitere Spieler. Okay, für die Stopfmasse quasi, also Spieler 10 bis 13, können wir Minimumverträge vergeben, alles geschenkt. Aber sagen wir mal, wenigstens für den Sixth Man und vielleicht noch zwei andere Rotation-Player, wo du vernünftige willst, gehen die restlichen 15 Millionen drauf. Mindestens 5 Millionen pro Person. Das heißt, alles, was dahinter kommt, ist dann absolute Resterampe. Und die Frage bleibt halt nach wie vor, kriege ich für diese 30 Millionen 5 brauchbare Spieler? Denn die brauche ich. Ich brauche 2 Starter und 3 Leute, die von der Bank kommen können. Und da fällt mir ein, können Sie in Cleveland anrufen? Die haben momentan, und das wird sich nicht so schnell ändern, wenn jetzt kein großes Wunder passiert, Kevin Love, dasselbe Problem haben. Also abschließend haben wir hier mit den Clippers momentan in Bezug ihrer zukünftigen Situation eine Mischung aus Brooklyn, den Lakers und den Cavs. In gewisser Hinsicht, also dass die Cavs den Vorteil haben, dass sie wenigstens die sind noch jünger. Dass sie noch ein paar wesentlich jüngere Spieler in der Mannschaft haben. Es ging jetzt um die Verträge. Mit Thompson, Irving, Love, die alle wesentlich jünger sind, denn was wir noch gar nicht gesagt haben. Wie gesagt, wir haben jetzt bloß mal gesagt, die Beispiele wären Paul 30 Jahre, J.J. Redick 31 Jahre, Jamal Crawford 35 Jahre, das sind alles drei Starter in Normalform. Paul Pierce ist Sixth Man, laut den Minuten momentan, mit 38 Jahren. Luke Mbamute, der so an Position 7-8 ist, ist 29 und der verpflichtete Jeff Green ist 29. Das heißt, wir sind in einem ganz kleinen Fenster, zumal Chris Paul in den letzten 2-3 Jahren auch häufiger verletzt war. Das heißt, die Frage ist, wie lange er das noch so durchhalten kann in dem Sinne. Denn Dwayne Wade ist auch bloß 34 und ist in den letzten 3 Jahren eigentlich mindestens 20 Spiele pro Saison ausgefallen. Das heißt, wir könnten in der Situation auf Chris Paul zusteuern, was sehr bitter wäre, erstens für uns als Fans, weil Chris Paul einfach mal ein großartiger Spieler, Point Guard und Teamleader ist und sicherlich eine bessere Mannschaft verdient als die Clippers, aber er durfte ja damals nicht zu den Lakers. Aber vor allen Dingen steuern wir halt auf einen Super-GAU insgesamt zu, weil du die Leute nicht ersetzen kannst, weil du deine Picks weggibst und die Frage ist, wo willst du dann Leute herziehen? Ich habe so das Gefühl, dass Doc Rivers langsam so einen macht wie damals in Boston und quasi hofft, dass irgendwie vom Himmel drei Superstars fallen, die ähnlich zusammenpassen wie damals Kevin Garnett, Paul Pierce und jetzt habe ich den Namen vergessen. Ray Allen. Genau. Verzeihung. Ich wusste irgendwas mit Dreier. Und Ray Allen insofern. Und wir haben ja jetzt bisher viel über die Clippers gesprochen, wie gesagt. Memphis hat Ralf vorhin schon erwähnt. Es geht vor allen Dingen darum, die Mannschaft zu verjüngen, Shooting zu bekommen, wobei Lenz das bisher nicht so liefert. Aber es ist natürlich kein schlechter Schritt, denn er hat immer einen Zweijahresvertrag. Das heißt, man kann sehen, wie er sich jetzt bis zum Ende der Saison und vielleicht sogar in den Playoffs verkauft. Hat dann noch ein Jahr, um zu sehen, wie es läuft. Und dann hat man den Vorteil, weil Dreijahresvertrag. Hornets hatten ihn damals geholt. Erstes Jahr, zweites Jahr bei den Clippers, drittes Jahr bei Memphis. Wer unsere Tutorials gehört hat, weiß, Bird Rights, Bird Rights. So, das heißt, Memphis, wenn der Spieler, und dann ist er erst 27, einen Schritt nach vorne macht, und das kann er, die Fähigkeiten sind da, hast du potenziell einen Spieler neben einem 31-jährigen Mike Conley dann, um den du ein komplett neues Team strukturieren kannst. Du kannst einen Grindmaster Tony Allen loswerden. Jeff Green ist schon weg. Du kannst, Sibo wird es auch nicht mehr ewig machen. Du kannst die Mannschaft dann umstrukturieren und das mit einem relativ kleinen Trade. Plus, Memphis hat sich einen Erstrunden-Pick geholt. Die haben dieses Jahr keinen, der liegt schon woanders. Insofern, es ist halt, es ist für Memphis eine gute Sache, wie Ralf schon gesagt hat. Für Los Angeles weiß ich nicht, und ich glaube, da würden sich die meisten Kommentatoren, ob bei Bleacher Report oder Yahoo, auch anschließen. Keiner weiß so richtig, was das Ganze soll. Alle haben einfach nur gedacht, naja, Doc Rivers versucht, die Celtics wieder aufleben zu lassen und holt Spieler, die er kennt und denen in Anführungszeichen vertraut. So, die zweite Sache, die wir uns angucken wollen, ist ein Trade, den ich vorausgesagt habe. Yeah! Ich habe gesagt, Markieff Morris geht. Markieff Morris ist gegangen worden. Nicht überraschend. Was relativ überraschend ist, ist für wie billig ihn Phoenix dann doch hat gehen lassen. Sie haben dafür Chris Humphreys gekriegt von Washington Wizards, den sie direkt mal gewaved haben. Er spielt jetzt bei Atlanta, er spielt aber auch unter ferner Liefen wie auch die letzten drei Jahre. Sie haben Dejan Blair gekriegt, auch der gewaved. Muss man nicht kennen? Nicht wirklich, nee. Und sie haben einen geschützten Erstrunden-Pick gekriegt für 2016. Der Witz ist, dass die nächsten fünf Jahre in den Top 9 geschützt. Chancen sind, dass wenn die Wizards die Playoffs nicht schaffen, was sie natürlich hoffen zu erreichen, indem sie Markieff Morris holen, als einen guten Backup oder vielleicht sogar potenziellen Starter, wenn sie es nicht schaffen, sind die Chancen relativ gut, dass sie noch so viel verlieren, um in die Top 9 zu rutschen, in die Lottery, Top 12 wären das, und dementsprechend würden sie ihn behalten. Und ich glaube, die nächsten Jahre würden sie dann nicht wirklich interessieren, weil du mit Morris, der ja erst 26 ist, John Wall mit seinen 24 Lenzen, 25 Lenzen, Bradley Beal mit seinen 22 Lenzen, eine unheimlich gute junge Truppe dazu hast, einen Otto Porter Jr. mit 21, vielleicht noch einen vernünftigen Erstrunden-Pick, weiß man alles nicht, aber ich glaube, die Wizards sind so eine von den Mannschaften, den Timberwolves, die sich mit einem Erstrunden-Pick in den nächsten fünf Jahren relativ den Arsch abwischen würden, aus dem einfachen Grund, weil sie genug junge Talente in ihrer Mannschaft haben. Interessant ist jetzt, wie gesagt, ich habe nochmal die Statistiken rausgesucht, weil Ralf das nicht wirklich viel gesagt hat, der Spieler. Markieff Morris. Die Frage ist, oder viele sagen, ja, was ist denn, der spielt ja so scheiße und bla bla bla. Ja, es ist kein Superstar-Kaliber-Spieler, aber er hatte sein sogenanntes Breakout-Jahr letztes Jahr, was jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend war, aber es war gut genug, verglichen mit den Power Forwards in seinem Segment. Da reden wir von guten Starting Power Forwards, die auch noch einen Dreierwurf haben. Also, wenn ihr das Tutorial gesehen habt, Stretch Force. 15,3 Punkte letzte Saison bei 6,2 Rebounds, 2,3 Assists, 47% aus dem Feld, 32% von 3 bei 2-3 Punktversuchen und das Ganze bei 31 Minuten, also Starting 5. Dieses Jahr, und da komme ich gleich nochmal auf das Thema zurück, dieses Jahr, warum, werden jetzt viele fragen, vielleicht habt ihr was gelesen, vielleicht nicht. Sein Bruder Marcus Morris ist getradet worden zu den Detroit Pistons. Nun könnte man sagen, ne, das soll sich nicht so haben, die elende Pussy. Es ist Profisport. Dementsprechend ist es halt so, du kannst halt nicht immer mit deinem Bruder zusammenspielen. Das Problem ist, darum ging es den beiden nicht mal. Also man muss ja immer irgendwo sagen, es steht Aussage gegen Aussage. Auf der anderen Seite ist das nicht nur Marquis Morris und sein Bruder, der das sagt, sondern der halbe Lockerroom von Phoenix. Das ging damit los, dass Markieff und sein Bruder letzte Saison Free Agents, nach der letzten Saison Free Agents gewesen wären. Aber weil sie sich in Phoenix sowohl von Jeff Hornacek geschätzt gefühlt haben, als auch vom Teameigner und der Teameigner ihnen zu verstehen gegeben hat, dass sie ganz wichtige Bausteine für die Zukunft in Phoenix werden, haben sie sich entschlossen, und jetzt haltet euch fest, einen Vertrag zu unterschreiben, zu erstens super Konditionen für Phoenix, zwei Spieler, zwei potenzielle Starting 5 Spieler für zusammen 20 Millionen Dollar. Und jetzt kommt es noch dazu, zusammen. Und damit, das ist kein Scheiß, das ist nicht zusammengerechnet. Die haben sich entschieden, selbe Vertragslänge, und haben gesagt, 20 Millionen für beide und wir teilen die auf, wie wir das denken. So haben die unterschrieben. So hoch haben die Phoenix Suns und die Organisation und den Trainer eingeschätzt, zu sagen, erstens, wir unterschreiben für ein Apfel und ein Ei, weil es das ist für Spieler von dem Kaliber, zumindest in der heutigen Liga, wo Leute wie die Andre Jordan 20 Millionen Dollar kriegen. Und gleichzeitig haben sie eben gesagt, wir vertrauen auch in Phoenix darauf, dass wir zusammenbleiben. Was ist passiert? Phoenix war der Meinung, wow, wir sind ein übelst geiles Team, weil wir letztes Jahr zufällig mal ein paar Spiele gewonnen haben. Deswegen will LaMarcus Aldridge sicherlich zu uns kommen. Deswegen holen wir erstens Tyson Chandler, weil das sein bester Kumpel in der whole wide world ist. Was stimmt. Das tut ja aber nichts zur Sache. Zweitens schicken wir Marcus Morris nach Detroit, damit wir den Capspace haben, um LaMarcus Aldridge potenziell einen Max-Contract anzubieten. Das Ende vom Lied kennt jeder. Es war eigentlich fast von Day One klar, dass LaMarcus definitiv zu San Antonio geht. Was auch passiert ist. Wer sagt schon Nein, wenn Pop anruft? Genau, außer Chris Webber, aber gut. Das ist der Kern der Sache. Und wenn man nicht ein totaler Lappen ist, der wirklich denkt, alle Profisportler, weil die so viel Geld verdienen, sind Lappen, sollen die Fresse halt einfach machen, der wird ganz ehrlich auch verstehen, was da abläuft. Und ich werde Ralf uns die Geschichte mit Goran Dragic erzählen. Gleich? Na, wie ist dann aber eigentlich, dass der Vertrag gesplittet? Ist der jetzt 10-10? Da darfst du mich nicht fragen. Da musst du die Morris-Zwillinge fragen. Ich glaube, offiziell liegt es bei 10-10. Hm? Aber theoretisch hätten sie es anders aufteilen können. Aber ich nehme mal einfach an, die haben es auf 10-10 aufgeteilt. Vielleicht hätten sie es ja in Phoenix selber, wenn sie noch zusammengespielt haben, anders gemacht. Hätten vielleicht gesagt, du hör mal, ich habe diese Saison mehr gespielt, mehr Punkte gemacht, ich kriege jetzt mehr vom Vertrag. Was auch immer, aber es geht halt einfach drum. Nee, ist richtig. Die Zwillinge haben, es sind, das darf man nicht vergessen, sind eineiige Zwillinge, die sehen auch gleich aus. Das ist ein Unterschied von ungefähr 1 Inch. Ich hoffe, der Richtige ist weggegangen. Ja, es gab schon mal den Gag, dass die vielleicht mal zusammen spielen und wenn der eine in Foul Trouble kommt, dann ziehen sie einfach die unterschiedlichen Trikots an. Also quasi das Trikot des anderen. Jedenfalls, die Idee ist schlichtweg oder beziehungsweise der Gedanke hinter der ganzen Geschichte ist einfach der, die beiden haben Phoenix vertraut, die beiden haben vor allem dem Eigentümer vertraut. Der Eigentümer, und das muss man auch dazu sagen, und auch das ist verbürgt, hat sie privat nach Hause eingeladen, mehrfach. Und das Schlimme war nicht mal, das hat Markieff auch immer wieder gesagt, dass sein Bruder getradet wurde, sondern dass er nicht darüber informiert wurde. Weder er noch sein Bruder. Sein Bruder hat eine SMS vom Boss gekriegt, nach dem Motto, viel Spaß in Detroit. Und Markieff hat das Ganze irgendwann per SMS von seinem Bruder im Urlaub erfahren. Also das Team, was den beiden jahrelang weisgemacht hat, ihr seid unsere Zukunft, wir lieben euch, ihr seid super, wir wollen euch hier zusammen behalten und es ist schön, dass wir euch haben, hat nicht mal den Anstand gehabt, zu Markieff zu gehen und sagen, du, wir wissen, dass du gerne mit deinem Bruder spielst und bla bla bla, aber wir haben vielleicht die Chance, LaMarcus zu kriegen, wir wollen LaMarcus haben. Wobei man dann sagen muss, dann hätte Markieff vielleicht selber gesagt, du, pass mal auf, LaMarcus spielt meine Position, ich bin gerne Starter, dann tradet mich bitte auch. Ich denke mal, Detroit hätte vielleicht nicht unbedingt Nein gesagt zu beiden. Aber der Punkt ist ganz einfach, was wir auch, glaube ich, schon besprochen hatten hinsichtlich Trainerdebatte und so weiter. Richtig. Die Organisation, ob das Phoenix ist und verschiedene andere, kommen da eben auch noch in den Hinterkopf. Muss man sich einfach fragen, wo die menschlich stehen. Nicht nur mit ihren Trainern, sondern auch mit ihren Spielern. Weil man langsam bei einigen Sachen und bei Markieff kommt es halt raus. Und wir hatten Goran Dragic angesprochen, das verdreift dann, da genau, verdreift dann gleich noch was zu sagen. Ja. Die Frage ist halt, ob man vielleicht mal langsam wieder wegkommen sollte davon, sein Team und seine Spieler zu behandeln wie Vieh und anfangen sollte, sie wie Menschen zu behandeln. Und genau, hier kommt nämlich auch so ein Punkt mit rein. Viele werden natürlich sagen, ach, das war jetzt wieder Nachtreten und sollte ich mal nicht so haben, die Pussy. Nein, ich hatte jetzt, letzte oder vorletzte Woche war das, mal so einen kurzen Newsartikel gelesen, dass halt Goran Dragic, der auch von Phoenix zu Miami gewechselt ist, letztes Jahr, auch gesagt hat, er ist froh, dass er da weg ist. Ich denke mal, er hat sich auch darauf bezogen, was jetzt so diese Saison mit der Morris-Geschichte rauskam und was er auch selber da erlebt hat. Und was wir halt auch schon angesprochen hatten bei der Trainergeschichte, dass einfach in Phoenix Land unter ist, würde man fast sagen, aber Land unter eher in dem Sinne, dass die da oben irgendwas machen und die Coaches und die Spieler das ausbaden sollen, irgendwie. Gut, Coach ist jetzt weg, da konnte scheinbar nicht gut genug ausbaden und das ist halt auch so ein Punkt, der so ein bisschen schade ist für den Basketball. Man hat es gesehen bei Brooklyn, man sieht es jetzt bei Phoenix, man kommt gar nicht mal daher, wer wen nicht mag bei Sacramento. Das ist einfach momentan irgendwie in der Chemie bei den Teams, nicht bei allen, also es gibt natürlich Teams, ich sag mal Spurs, Dubs, wo einfach die Chemie wie ein kleines Teletubbyland ist, aber bei anderen Teams ist das einfach erschreckend, muss ich jetzt einfach mal aus menschlicher Sicht so sagen, wie schon Christoph richtig gesagt hat. Ja, die Trades, wir hatten es auch schon im Tutorial angesprochen, da wird nun mal von den Ownern entschieden, du gehst dahin und wir kriegen den. Beziehungsweise von den GMs. Oder von den GMs, genau, nicht auch noch mein Fehler. Aber man kann da trotzdem mal mit den Leuten reden. Man muss ja nicht in dem Sinne reden, hey, hast du Bock nach Minnesota zu gehen oder hast du Bock nach Chicago zu gehen, da ist der Wind so schön. Nein, aber wenigstens wieder in die alten Zeiten zurückzurutschen und zurückzugehen oder wie es auch manchmal im Fußball gemacht wird, wobei da glaube ich es im Profibereich auch weniger, einfach auf den Spieler zuzugehen, mal zu sagen, hey, wie sieht's denn aus? Wir planen jetzt nicht mehr so mit dir wie vielleicht vor 3 Monaten. Wie ist denn dein Empfinden? Könntest du dir vielleicht eine Franchise vorstellen, wo du spielen willst? Mich schwirrt da gerade zum Beispiel die Szenarien durch, die man spielen kann bei NBA 2K, aber ich weiß, es ist nur ein Spiel. Aber irgendwo in diese Richtung, dass vielleicht die Spieler ein bisschen mehr mitzureden haben, außer wenn der Vertrag ausläuft. Leute, ihr seid meine Heimat, ich werde aber einen scheiß Ring haben, ich gehe jetzt sonst wohin und komme dann in 2 Jahren wieder. Aber, und das ist ein bisschen schade einfach. Ja. Und hier ist es halt, wir sagen es einfach mal, wie es ist einfach assig, wie der Phoenix teilweise mit den Spielern umgegangen wird. Nicht mit allen, aber es ist schon irgendwo, das hat auch Dragic, glaube ich, gesagt, dass es einfach so ein Gefühl auch teilweise in Lockerrooms war und wahrscheinlich stehen die Spieler auch noch jetzt immer noch in Kontakt. Ich meine, man sieht sich regelmäßig, man sieht sich ja gefühlt alle 2 Wochen. Man hat sich ja gekannt. Na gut, nicht unbedingt Phoenix und Miami, das ist Eastern und Western Conference. Ich, okay, ja, aber eher so, ich wollte jetzt auf die Chemie unter den Spielern. Goran Dragic und Isaiah Thomas sehen sich regelmäßig. Richtig, also einfach eine Chemie unter den Spielern, man wird sich definitiv austauschen und ich weiß, nachtreten soll man nicht, aber wenn man sich das alles bei Phoenix anguckt, wird er recht haben und sorry, aber manchmal muss es auch gesagt werden, gerade in der NBA, im Fußball mag das wirklich was anderes sein, weil die Spieler mehr mitreden können, aber gerade in der NBA sollte es wirklich mal möglich sein, dass die Spieler auch mal sagen können, Leute, das läuft da einfach mal scheiße. Naja, das beste Beispiel in dem Bereich bei Phoenix ist ja eine ähnliche Situation, wie sie mit George Karl jetzt umgegangen wurde bei den Kings. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, George Karls Assistant Coach ist gefeuert worden. Und jetzt ratet mal, wer genau diesen Move in genau dieser Saison, 4 Wochen bevor sie Jeff Hornacek rausgeschmissen haben, auch gemacht hat. Phoenix. Na, Phoenix. Phoenix hat auch den Assistant Coach rausgeschmissen. Ganz feine Sache. Sehr, sehr, sehr feine Sache. So nach dem Motto, um dem Coach nochmal zu verdeutlichen, dein Arsch ist der Nächste. Insofern, gut. Wir haben ja schon beim letzten Trade gefragt, Sinn der Sache. Sinn ist einfach für Phoenix gewesen. Markieff, obwohl, was man auch sagen muss, es hieß ja immer, was für ein Stinkstiefel und tralala, und er wäre angeblich in der Umkleide genauso. Tyson Chandler und andere haben sich da vollkommen anders geäußert. Die haben gesagt, Markieff war die ganze Zeit professionell, hat gut trainiert, hat bloß einfach im Spiel sicherlich nicht unbedingt die Motivation gehabt, sich voll einzubringen, wie das halt so ist in so einem Team. Insofern, für Phoenix war es gut, die offene Wunde zu versiegeln. Phoenix ist momentan so und so scheiße. Das liegt zum einen daran, dass Eric Bledsoe schon seit einer ganzen Weile nicht mehr da ist. Zum anderen eben einfach an der Dysfunktionalität des ganzen Clubs. Wie Charles Barkley das gesagt hat, fette Cheerleader, trockene Tacos, schales Bier, in der Arena gibt es keine Halbzeitshow. Ist natürlich alles ironisch gemeint. Ne? Also ihr denkt jetzt nicht, dass das stimmt. Aber so hat Phoenix, er hat als Phoenix Suns Altmeister Charles Barkley beschrieben. Das Einzige, was gut in Phoenix ist, ist, weil kein Schwein mehr hingeht, um die sich anzugucken, kannst du direkt neben Eingang parken. In jedem Fall, wie gesagt, Phoenix bekommt 2 Spieler, die sie sofort waven, hat ein bisschen Capspace geschaffen. Für was bekommt, auch immer. Bekommt einen Erstrunden-Pick, den sie vielleicht erst in 5 Jahren nutzen können. Washington bekommt für einen Playoff-Push eine Stretch 4 und einen Spieler, der mit vielleicht ein bisschen Zeit, er hat, wie gesagt, seine Stats haben gelitten von letzten Jahr, haben sich auch nicht noch bei Washington noch nicht ganz erholt. Gerade die Field Goal Quote ist runter, aber wenn er das Spielsystem lernt, wenn er sich im Team zurechtfindet, habe ich relativ gute Hoffnung, dass er zumindest ein guter Sixth Man wird, vielleicht sogar Starter. Das würden wir sehen. Aber es ist potenziell ein Move, der den Wizards vielleicht helfen könnte, in die Playoffs zu pushen und dann in den Playoffs ein bisschen Musik zu machen. Also, jetzt kommen wir zum Thema, das Ralf besonders schön findet, nämlich die Cleveland Cavaliers und ihre Suche nach dem perfekten Team. Ja. Und da schauen wir uns einfach mal den 3-Team-Trade an. Wir hatten euch ja schon mal erklärt im Tutorial, es gibt 3-Team-Trades, nicht nur 2-Team-Trades. Und 3-Team-Trades sind immer noch ein bisschen schwieriger, aus dem einfachen Grund, weil da immer nicht ganz so durchsichtig ist, wer wohin geht. Deswegen einfach mal, um es zusammenzufassen oder für euch einfacher. Cleveland Cavaliers geben Anderson Varejao an die Portland Trail Blazers ab. Die Portland Trail Blazers geben dafür einen 2-Runden-Pick an die Orlando Magic ab. Die Orlando Magic geben Channing Frye ab an die Cleveland Cavaliers. Die Cleveland Cavaliers geben dafür einen Erstrunden-Pick, der geschützt ist, an die Portland Trail Blazers ab und geben zusätzlich noch Jared Cunningham, den keine Sau kennt, an die Orlando Magic ab. Wichtig bei dem Pick, der 2-Runden-Pick der Blazers, ist 2020, den die Orlando Magic gekriegt haben, der ist nicht geschützt. Der Erstrunden-Pick, den Cleveland abgibt, der ist Top 10 geschützt 2018 und 2019. Und danach sollte also, das ist eigentlich der 2018er Pick, sollte der bis 2019 nicht nach Portland gewandert sein, bekommt Portland insgesamt 3 Zweitrunden-Picks. Zweimal für 2019 und einmal für 2021. Also weit, weit, weit in der Zukunft. Genau. Schauen wir uns das Ding doch einfach mal ein bisschen genauer an jetzt bezüglich der Spieler. Die Picks lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Die Cleveland Cavaliers haben jetzt mit Channing Frye einen 32 Jahre alten Forward von den Orlando Magic gekriegt. Er hat in Orlando 17 Minuten gespielt ja, für die 17 Minuten ist okay, was er da hingelegt hat. 5,2 Punkte, 3,2 Rebounds, dann noch ein Assist im Schnitt bei 43% aus dem Feld und 40% von der Dreierlinie. Ja, für die Magic ist es okay. Was am Ende sich Cleveland, was sich Griffin, der GM, dabei gedacht hat, ist ein bisschen schwierig. Ich denke einfach mal, die Bank aufzubessern. Ich würde jetzt gerne Gänsefüßchen machen, aber die seht ihr eh nicht. Dafür ist dann halt Jared Cunningham von der Bank weg. Einen Shooting Guard, der einfach unter ferner Liefen lief. Ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt gespielt hat. Da merkt ihr schon, der war einfach total uninteressant für die Rotation. Channing Frye hat jetzt in den 5 Spielen, seitdem er da ist, in Cleveland 12 Minuten gespielt, also 5 Minuten weniger als bei den Magic. Die Stats sind ein bisschen runter, eigentlich nur bei den Punkten auf 4,2. Die Rebounds sind ein bisschen besser geworden, auf 3,8 hoch, aber gut 0,6. Das ist ein Rebound auf 2 Spiele oder 3 Spiele ungefähr. Assists sind geblieben. Aber dafür ist die Wurfquote im Arsch. Die Wurfquote ist im Arsch, richtig. Was vermutlich auch einfach am System liegen wird. Er wird wahrscheinlich einfach nicht die entsprechenden Würfe kriegen, die er vielleicht noch bei dem Magic gekriegt hat. Aber die Systematik oder die Problematik mit dem System bei den Cavs haben wir schon ja ein paar Mal durchgekaut, gerade wo es um Kevin Love ging. Und hier ist einfach wirklich die Frage, was man sich dabei gedacht hat. Ja, man hat vielleicht ein bisschen Shooting versucht von der Bank zu holen. Vielleicht hat man sich gehofft, dass wenn er in der Rotation ein paar mehr Minuten als bei dem Magic macht, vielleicht auch ein paar mehr Punkte auflegt. Das ist ja das Problem der Cavs auch schon im letzten Jahr gewesen. Von der Bank kommt nicht viel. Lasst doch noch einen von den Topscorern aus der Starting Five verletzt sein, wie es in den Playoffs war. Dann rutscht einer der Spieler wie einen Smith hoch in die Starting Five. Der fehlt dann, seine Punkte fehlen dann von der Bank. Das ist vielleicht die Idee dahinter gewesen. Bis jetzt sind die Minuten sogar eher runtergegangen. Klar, im Durchschnitt waren es jetzt 12,3. Schaut man sich aber das letzte Spiel an, hat er glaube nur 7 oder 8 Minuten gespielt. Das ist einfach nicht das, was man sich vorher gedacht hat. Einige Fanforen der Cavs hatten sich ja gefreut über den Spieler. Ich musste mir überhaupt das mal angucken. Und schaut man sich jetzt das an, was daraus geworden ist, fragt man sich, warum? Naja, gut, aus dem einfachen Grund, weil er eher eine Stretch 4 ist als Kevin Love sicherlich. Kevin Love liegt das nicht so optimal, nur von draußen zu spielen. Das ist eher Channing Frye's Ding. Aber wie Ralf schon gesagt hat, die Frage ist schlicht und ergreifend, gut, es war niemand wirklich anders auf dem Markt und man wollte sicherlich, man hat ein Überangebot an reinen Postspielern mit Timothy Moskov, mit Tristan Thompson, mit dann vorher noch Anderson Varejao. Insofern drei Big Men, die auch nur im Post spielen können. Plus Kevin Love, der eigentlich auch lieber im Post operiert. Das heißt, es hat Sinn gemacht, in gewisser Hinsicht sich umzuschauen, ob man eine richtige, traditionell muss man ja bald schon sagen, solange wie es die Position mittlerweile schon gibt, eine traditionelle Stretch vorgibt. Also jemanden, der von draußen sein Ding macht, lange Zweier nimmt, nicht wirklich ein wahnsinniger Rebounder oder Verteidiger ist, darum geht es gar nicht. Es geht darum, den Floor zu spacen, also quasi das Spiel zu öffnen, dafür, dass LeBron und Kyrie zum Korb ziehen können. Die Frage ist, ob das viel Sinn macht für 12 Minuten. Das Einzige, was ich da sehen kann, ist in gewisser Hinsicht ein Money Dump. Soweit ich das richtig im Kopf habe, hat Channing Frye 5 Millionen im Jahr verdient. Orlando hat damit 5 Millionen zusätzlich freigemacht. Wir werden dann später auch sehen, dass sie noch ein paar andere Moves in die Richtung gemacht haben. Bei anderen Trades, die in den Orlando involviert waren. Insofern schätze ich mal, dass Orlando vielleicht hofft, aufgrund des guten jungen Teams, Kernteams, sich für den Sommer vorzubereiten und dort wirklich genug Space zu eröffnen, um einen attraktiven Free Agent anzulocken. Es gab ja sogar schon die Vermutung, dass Blake Griffin vielleicht zu Orlando geht. Portland hatte den Cap Space, denen ist das relativ schnuppe, was damit passiert oder nicht passiert, weswegen sie ja auch die Legende Anderson Varejao gewaved haben. Ja, die Legende, das haben einige in den Fanforen geschrieben, wo ich persönlich sage, Leute, nur weil jemand jetzt fast 8-9 Jahre bei dem Team gespielt hat, davon 2 Saisons mal komplett, der Rest der Hälfte der Saison mindestens verletzt, in guten Saisons mal 60 Spiele, das ist keine Legende, Leute. Ja, Der steht für Cleveland, weil er einfach da lange gespielt hat und sich. Und eine coole Frisur hat. Und das muss man ihm auch zugute rechnen. Klar, aufgrund der ganzen Verletzungen sollte man nicht aufmucken. Er hat es aber immer hingenommen, dass er, wenn er dann mal fit war, nicht viele Minuten gesehen hat, erst recht seitdem Moskow da war. Was hat Portland am Ende mit Varejao gemacht? Haben ihn gewaved. Cleveland hat jetzt den Vorteil, wie Christoph schon richtig angedeutet hatte, sie sind erstmal seinen Vertrag los. 10 Millionen für jemanden, der nur noch 10 Minuten spielt, also aus Varejaos Sicht 1 Million pro Minute. Wenn man es jetzt mal so im Durchschnitt hochrechnet, warum nicht? Aus Cleveland Sicht, gerade weil die anderen Verträge sehr hoch sind, ist es eine gute Entlastung, gerade bezüglich der Luxury Tax. Wo ist dann Varejao gelandet? Bei Golden State. Über seine Spielzeit braucht man jetzt nicht groß eingehen, hat sich nicht wirklich viel geändert. Aber immerhin gehe ich mal von aus, dass er jetzt in dieser Saison eine größere Chance auf den Ring hat, als vielleicht noch letzte Saison. Ja, das schätze ich auch. Wie gesagt, wie Ralf schon gesagt hat, Stats brauchen wir so weiter nicht eingehen, außer dass es mit Abstand, mit weitem Abstand, die schlechtesten Werte seiner gesamten Karriere sind, sowohl von Minuten 10 bzw. bei Golden State 9, nicht mal 3 Punkte, nicht mal 3 Rebounds. Also weit, weit weg von Gut und Böse. Da reden wir über einen Spieler, der wahrscheinlich weit verbreitete oder beziehungsweise bekannte DNP kriegt, also Did Not Play, für wahrscheinlich, würde ich mal sagen, 50% der Spiele. Coaches Decision oder wie auch immer. Für Portland ist es gut. Die kriegen einen Erstrunden-Pick, auch wenn er vielleicht erst in 3-4 Jahren kommt. Aber sie kriegen ihn. Portland ist ein junges Team. Cap Space ist erhalten geblieben. Pick gesichert. Was will man mehr? Da kannst du nicht viel falsch machen. Abgegeben haben sie niemanden, außer einen Zweitrunden-Pick in 5 Jahren. Insofern geschenkt. Zumal, wenn man sich überlegt, dass sie dafür potenziell 3 Zweitrunden-Picks kriegen, bevor der Zweitrunden-Pick überhaupt gezogen werden kann. Insofern, das ist so ein Ding, wie ich es angekündigt hatte, das ist, was will man dazu sagen? Portland ist einfach nur drin, dass der Deal zustande kam, würde ich persönlich jetzt einfach mal sagen. Das ist ja dafür gibt es ja diese 3 Team-Trades, weil manchmal 2 Teams jetzt nicht so richtig auf einen Nenner kommen, meistens wegen Cap, eigentlich immer wegen Cap. Ja, Portland ist der Cap-Dump gewesen, ja. Richtig, und da kommt dann irgendwie ein drittes Team mit rein, das dann sagt, okay, gut, wir wissen von Anfang an, der wird gewaved, man gibt uns ein kleines Schmankerler, das sind halt hier die Picks, und das war's. Die haben nichts wirklich verloren, die haben eine Kleinigkeit gewonnen, und von daher wird der GM gesagt haben, okay, Boys, dann machen wir einfach die Sache. Aber wie gesagt, effektiv kannst du den Trade von in der tonalen Interessen halber, warum Cleveland das überhaupt versucht hat, für einen Spieler für 12 oder 17 Minuten um 5 Mille zu sparen. Am Ende kannst du das nur rückverbuchen. Die sind noch so weit in der Tax, dass das nicht wirklich ins Gewicht fällt, zumal Varejao's Vertrag ausgelaufen wäre. Also eigentlich hätte man sich so sparen können und hätte seinen Erstrunden-Pick behalten, aber geschenkt. Kann der GM ein Team Essen spendieren? Genau, so könnte man es auch sagen. Wie es schon angesprochen habe, hat Orlando noch ein paar weitere interessante Moves gemacht. Neben dem gerade erwähnten Channing Frye und damit halt ein bisschen Geld frei zu machen, hat Orlando noch Tobias Harris abgegeben, der immerhin über 15 Millionen im Jahr verdient hat und erst letzte Saison einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Und der Deal, diesmal ist es wieder ein relativ einfacher Deal. Wir haben Brandon Jennings und Ersan Ilyasova, die von Detroit zu Orlando gehen. Und Detroit bekommt dafür Tobias Harris. Die Erklärung ist eigentlich auch relativ einfach. Orlando brauchte einen brauchbaren Backup-Point-Guard, den sie nicht wirklich hatten. Den haben sie mit Brandon Jennings gekriegt. Das ist kein überragender Spieler mehr. Er galt mal als ein Riesentalent, aber seit Reggie Jackson bei Detroit wirklich Feuer unterm Arsch macht, hast du von dem nicht mehr wirklich viel gesehen. 18 Minuten, knapp 7 Punkte, 3 Assists, unter 40% aus dem Feld, 31% von 3. Auch da, wie bei Anderson Varejao, Career Worst in Every Category würde jetzt irgendwo stehen, also die schlechtesten Karrierewerte. Bei Orlando hat er sich wieder ein bisschen gerappelt, 8 Punkte in ebenfalls 18 Minuten, 3,4 Assists, 35% aus dem Feld, beim Dreier hat er ein bisschen, trotz dass er jetzt immer einen Versuch pro Spiel Dreier mehr nimmt, vorher waren es 3 Versuche im Spiel, jetzt sind es im Schnitt 4, hat er 34%, was eine ordentliche Quote ist. Der große Vorteil von Brandon Jennings ist, ein Jahr 8,4 Millionen, das heißt, klappt es nicht, muss man den Vertrag nicht verlängern. Spielt er mit den Werten weiter, wird er auch nicht wirklich viele Interessenten finden. Und dann hat Orlando vielleicht sogar die Möglichkeit, ihn für die Hälfte vom Geld unter Vertrag zu nehmen. Schlichtweg, weil keiner zu ihm sagt, Junge, obwohl du 26 bist, komm, du kriegst bei uns mehr. Ersan Ilyasova ist eine andere Geschichte. Immer ein Starting Five Mitglied der Detroit Pistons gewesen. 11,3 Punkte, 5,4 Rebounds. Ihr seht schon, als Power Forward höchstwahrscheinlich eine Stretch 4 und da liegt er auch richtig. 36% von 3 bei 4 Dreierversuchen pro Spiel, 43% aus dem Feld. Jetzt bei Orlando ein bisschen weniger Minuten, 10 Minuten eingebüßt, ist allerdings auch nur Backup als Power Forward Center für Aaron Gordon und Nikola Vucevic. 9,3 Punkte, also kein Rieseneinbruch, trotz 10 Minuten weniger, 2 Punkte weniger. Rebounds gleich geblieben. 39% aus dem Feld sind ein bisschen weniger, aber gut, wenn du weniger spielst, weniger Würfe nimmst, kommst du schwerer im Rhythmus. Bei den Dreiern liegt er sogar bei 45%, nimmt jetzt aber auch der Spielzeit geschuldet, bloß noch die Hälfte. Ist aber auch für Orlando ein guter Deal, weil man eben einen guten, brauchbaren Backup kriegt, jemanden, der quasi die Rolle von Fry übernehmen kann, jünger ist, dementsprechend auch mehr Spielzeit kriegt und potenziell eine gute Hilfe sein wird, um taktisch da mal ein bisschen was zu bringen. Zusätzlich ein 2-Jahres-Vertrag, 8 Millionen Dollar, das ist heutzutage ein Witz für einen Spieler, der immerhin, der so aus dem Feld trifft, gerade auf Power Forward. Insofern auch da wieder die Sache, keine langfristige Verbindlichkeit und ein guter Backup-Spieler, um quasi die jungen Spieler wachsen zu lassen. Detroit, wie gesagt, Tobias Harris, 33 Minuten in Orlando, 34 Minuten jetzt in Detroit, war Starting 5 in Orlando, ist Starting 5 bei Detroit, 13,7 Punkte, 16,9 jetzt in Detroit, Rebounds sind ein bisschen runter, aber ist ja logisch, wenn ich mit Andre Drummond in einer Mannschaft spiele, Assists sind ein bisschen hoch, auch ist ja logisch, wenn ich mit Andre Drummond in einer Mannschaft spiele, 51% aus dem Feld sind immer um 5% hoch, 43% bei 3 sind 12% hoch von dem, was er bei Orlando gespielt hat, geworfen hat, bei derselben Nummer Versuche. Was euch da wieder ins Auge stechen müsste, ist, dass das was mit dem Spielsystem zu tun haben müsste. Ja. Und da seid ihr richtig, weil Stan Van Gundy spielt One In, Four Out, das heißt einer in, und wer das ist, könnt ihr euch denken mit einem Drummond. 4 außen, und das liegt Tobias Harris von daher besser, weil er aufgrund seiner Athletik und seines guten Wurfs die meisten Power Forwards doch in Bedrängnis bringen kann und gegen Small Forwards immer noch eine gute Chance hat, aufgrund seiner Grundschnelligkeit noch was und seiner Athletik noch was zu machen. Insofern, das ist nicht nur, das ist der Blockbuster-Deal, muss man fast schon sagen, kurz vor der Trade-Deadline. Aus dem einfachen Grund, weil es gute Spieler involviert sind und natürlich auch, weil das Ganze für beide Teams einen ziemlich großen Sinn macht. Richtig, das ist so, das ist eigentlich ein Win-Win-Trade, wenn man es so will. Orlando hat halt mit Jennings jemanden, der hinter Alfred Payton steht als Backup, der ihm vielleicht, klar, die Stats sind jetzt nicht die prallsten, aber ein bisschen Erfahrung mitgeben kann, so vielleicht ein bisschen Tipps. Ich meine, nur weil ich es nicht umsetzen kann, heißt das ja nicht, dass ich nicht in meinem Kopf die Theorie drauf habe. Wer weiß, woran es vielleicht bei Detroit gelegen hat, dass er da jetzt nicht die tollsten Stats hingelegt hat. Ist jetzt auch erstmal irrelevant, aber die theoretisch wäre es möglich, dass er ihm was mitgibt. Ilyasova am Ende so ähnlich, dass er halt auch Gordon vielleicht noch ein paar Tipps geben kann, falls das überhaupt benötigt ist, aufgrund vielleicht von verschiedenen Spielstilen der Spieler, aber ist ja erstmal egal. Aber es sind vor allen Dingen gute Leute für die Bank. Richtig, da kommt ja das Nächste, sind gute Leute für die Bank. Detroit hat mit Harris die Starting 5 ordentlich abgegradet, kann man schon fast sagen, um vielleicht dann auch noch mal ein bisschen bei den Playoffs anzuklopfen. Also von daher, Hut ab. Ich meine, für Orlando macht es, wie gesagt, schon allein deswegen Sinn, weil ich einfach aufgrund dessen, dass Harris aus dem Picture ist, obwohl, wie gesagt, auch ein junger Spieler, guter Spieler, ja, aber weil er einfach aus dem Bild ist, habe ich Spieler, die gerade wie Evan Fournier, der ein Karrierejahr hat, mit 22 Jahren, absolut Bombe spielt dieses Jahr, hat, kriegt natürlich jetzt mehr Zeit auf der 3, was seine natürliche Position ist, spielt aber auch häufiger mal auf der 2, genau wie auch Mario Hezonja, den sicherlich einige von euch kennen, hoch gedraftet. Guter Spieler, gutes Talent, aber auch da, der wird jetzt auch Stück für Stück mehr Zeit kriegen, einfach weil die Position auf der 3 frei ist. Denn ursprünglich war, wie gesagt, Harris der Starting Small Forward, Gordon Starting Power Forward und dann eben Nick Vucevic auf dem Center. Und wie Ralf schon gesagt hat, Detroit kriegt keinen Marcus Morris, der ein guter Spieler ist, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, aber vielleicht nicht unbedingt Starting 5 Material für einen Playoff-Contender. Auf die Bank setzen, hat damit einen Bombenspieler von der Bank für Small Forward und Power Forward, hat und hat gleichzeitig jemanden, der tatsächlich, wie man es jetzt schon sehen kann, an der erhöhten Punkteproduktion mit immer fast 17 Punkten, jemanden, der den Starting 5 Spot für auf Power Forward oder Small Forward, je nachdem, wo er gebraucht wird, übernehmen kann. Ich schätze eher Power Forward aus dem einfachen Grund, weil er da, trotz dass ihm seine Größe vielleicht ein bisschen Hindernis ist, da er den Vorteil haben würde mit der Athletik und der Schnelligkeit und einem guten Wurf, den doch noch nicht alle Power Forwards drauf haben. Und gleichzeitig hat man Detroit natürlich mit Stanley Johnson, einen jungen, sehr hoch gedrafteten und sehr talentierten Spieler, wo ich immer sage, anlagetechnisch ist das quasi der Zwilling von Justice Winslow. Das ist, als ob die im Mutterleib getrennt wurden. Und deswegen denke ich, dass auch der jetzt eben deswegen mehr Zeit auf Small Forward kriegen wird, vielleicht rutscht Morris auf Small Forward rüber, wird man sehen, aber es wird auf jeden Fall mehr Zeit frei und ich glaube, auf Point Guard macht man sich mit Spielern mit Small Forwards und Power Forwards, die halbwegs passen und Ballhandling haben, nicht so wahnsinnig viel Sorgen, was da hinter Reggie Jackson rumspringt. Ja. Der nächste Trade, ja, den wir uns anschauen, ist OKC und Denver, die da so ein paar Spieler hin und her schieben. Und ich habe so leicht das Gefühl, als ob OKC beschissen wurde, aber einfach nicht mal mit Absicht, sondern zum einfachen Grund, weil sie sich haben bescheißen lassen. Der ewige Contender. Genau, OKC holt sich Randy Foy, 32-jähriger Shooting Guard von den Denver Nuggets. Wahrscheinlich, weil sie nicht so wirklich mit Roberson, Morrow und Waiters auf Shooting Guard zufrieden sind. Man könnte theoretisch sagen, wenn du alle drei in den Topf schmeißt und irgendwie die DNA vermischen könntest, wäre es ein guter Shooting Guard. Ja. So hast du halt mit Morrow einen unheimlich guten Shooter, der aber defensiv so überhaupt nicht auf der Kirche hat. Dann hast du mit Waiters einen Shooter, der halt alles nimmt, was geht, der nimmt jeden Wurf. Das ist manchmal schrecklich zu beobachten. Der hat eine super Wurftechnik, hat aber absolut keine Ahnung, welche Würfe man nimmt und welche nicht. Und dann hast du Roberson, der offensiv so überhaupt nicht auf der Kirche hat, dafür defensiv aber eine absolute Bombe ist. Und ich habe so das Gefühl, dass sie vielleicht gehofft haben, mit Foy da so ein bisschen eine Mischung zu kriegen. Und aufgrund dessen, dass Roberson und Waiters ja beide doch noch relativ jung sind, dass man dann vielleicht mit Foy, mit 32, noch einen Veteran für die Playoffs hat, der da vielleicht irgendwie ein bisschen was in Gang bringt, aber so richtig scheint das nicht geklappt zu haben, denn in Denver hat Foy immer noch 6 Punkte aufgelegt, bei 35% aus dem Feld, was schon nicht prall war, und 30% von 3, was auch nicht prall war. Und bei OKC sieht das jetzt noch beschissener aus. 3,8 Punkte, nur noch 31% aus dem Feld und nur noch 25% von 3. Das, ja, ich glaube, da hättest du auch mit Roberson, Morrow und Waiters weitermachen können. Aber gut, ich will mal nichts Böses sagen. Irgendwas werden sich dabei gedacht haben. Denver bekommt Steve Novak, Small Forward von OKC, Urgestein der Liga. Wave den natürlich direkt, weil wozu brauchen sie den Mann? Der ist jetzt bei Milwaukee. Ich nehme mal an, die machen sich da eine gewisse Hoffnung, dass sie ein bisschen mit einer Veteranen-Leadership vielleicht in ihrem jungen Team da ein bisschen für Ordnung sorgen können. Dafür macht Denver wahrscheinlich den Steal dieses Jahres schlechthin und holt DJ Augustin, den vielleicht einige noch von den Chicago Bulls kennen, der bei OKC in den letzten 2 Jahren ein bisschen versauert ist. 15 Minuten, nur 4 Punkte, nicht mal 2 Assists, 38% aus dem Feld, 40% von 3, was immer noch ganz gut war. Wenn man aber bedenkt, dass er nur 2 3-Punkt-Versuche im Spiel genommen hat, naja, gut. Denver, 23,2 Minuten, also schon fast Sixth Man Territory, 12,8 Punkte, also die Ausbeute verdreifacht, 3,6 Assists, die Ausbeute fast verdoppelt und das, wie gesagt, bei nur 8 Minuten mehr. Ja. 15, das ist nicht, er spielt nicht 30 Minuten, er spielt 23. 46% aus dem Feld, was 8% hoch ist, 54% von 3 und nimmt dabei doppelt so viele Versuche, 4 im Spiel, was also auch mehr als beachtlich ist. Und wie gesagt, ich persönlich denke, super, aber der letzte Punkt, den ich machen wollte, 2 Zweitrunden-Picks gibt es noch von OKC obendrauf. Einer von Charlotte, den OKC hatte, der ist geschützt an Position 56-60 und ungeschützt 2017 und einen 2016er, der direkt von OKC kommt. Wo man aber sowohl Foy jetzt mit seinen Stats bei OKC als auch Augustin mit seinen Stats bei OKC in Schutz nehmen soll, wo sollen sie denn auch groß averagen, wenn sie zusammen mit einem Westbrook auf dem Platz stehen, der eh alles alleine macht, und wenn sie zusammen mit einem Waiters auf dem Platz stehen, der ja gefühlt alle Würfe nimmt, wie wir ja schon gesagt haben. Also ja, Durant nimmt aber nicht gerade wenige Würfe. Ja, das kommt noch, richtig. Der trifft sie nur, das ist der Unterschied. Richtig, das kommt dann noch dazu, aber das ist halt so vielleicht ein Punkt, den man jetzt bei beiden Spielern zu ihren OKC-Stats, wo man sie mit in Schutz nehmen sollte, wo man jetzt nicht denken sollte, Mensch, was ist denn jetzt der Foy für einer auf einmal so eingebrochen, trotz noch 2 Minuten weniger, und wie blind sind denn die Thunder, dass die da mit Augustin scheinbar so noch einen guten Spieler da versauern lassen. Es ist einfach immer die Chemie, das System. Und wenn halt, wie gesagt, bei den Thunder, in Westbrook und in Durant, das gefühlt alles machen in ihren 30 bis 35 Minuten, und in der anderen Zeit halt einen, wie schon gesagt, einen Dion Waiters in seinen 10, 12 Minuten gefühlt 100 Würfe nimmt aus allen möglichen Lagen, ja, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Und von daher, Hut ab Denver, auch Hut ab Augustin, dass über seine Zeit bei OKC immer noch so diese Veranlagung nicht ganz versauert ist und er recht schnell wieder zu einer guten Form gefunden hat und sich recht schnell daran erinnern konnte, gerade Beispiel bei den Dreiern, wie man einen guten Dreier wirft. Natürlich darf man auch hier wieder nicht vergessen, System, System, System. Wenn natürlich das System von Denver mehr darauf ausgelegt ist, ihm gute Würfe zu kreieren, dann klappt das natürlich auch eher. Ja, zumal er, wie gesagt, hier in der Situation ist, der Second Unit Leader zu sein. Mudiay ist ja, Emmanuel Mudiay ist ja Starting Point Guard. Immer richtig. Noch, trotz gefühlt 20 Turnovers pro Spiel oder 30 von mir aus. Ich, guter Spieler, aber das muss runter. Jedenfalls, insofern macht Sinn. Augustin ist ein erfahrener Spieler mit 28. Ist jetzt kein Veteran in dem Sinne, aber erfahren genug, um schon ein paar Mal in den Playoffs gewesen zu sein, um Moody Eye auch mal ein paar Sachen beizubringen. Vielleicht auch, wie man einfach sich mal 3 Minuten Zeit nimmt. Also gefühlt. Ja, nicht, wir haben ja bloß 24 Sekunden, aber immer einfach mal durchatmet, bevor man eine Spielansage macht, bevor man einen Spielzug kreiert und dann einfach sich mal überlegt, was man da eigentlich machen will, bevor man es macht. Und sie erst mittendrin überlegt, ich könnte jetzt eigentlich mal das machen. Gleichzeitig ist das ein Spieler, der schon immer einen guten Wurf hatte. Insofern auch das natürlich ein Vorbild für Mudiay, der seit er in die Liga gekommen ist, extreme Probleme mit seinem Wurf hat. Wie Ralf sagt, es ist ein Systemproblem. Das Problem ist schlichtweg, und das hat man erst wieder gesehen, als OKC in den letzten Spielen immer mal wieder einen auf den Sack gekriegt hat. Da stimmen auch Shaq und Charles Barkley und Kennedy Jeff Smith mit mir überein. Während du bei Golden State selbst auf der Bank Spieler hast, die teilweise in ihrer Zeit bis zu 10 Field Goal Versuche in einem Spiel nehmen, um einen Rhythmus zu entwickeln, weil ich sag mal so, Spieler, die um die 20 Minuten spielen, sollten wenigstens 10 Field Goals averagen. So viele Möglichkeiten sollte man den Spielern im Spiel ermöglichen, einfach um den Rhythmus zu entwickeln. Niemand entwickelt einen Rhythmus in 3, 4, 5 Würfen, außer die ganz Großen wie Durant. Das heißt, wenn ich eine Mannschaft, wie Ralf das schon gesagt hat, habe, wo ich Spieler habe wie Kevin Durant und Russell Westbrook, die übertrieben gesprochen 25, 30 Field-Goal-Versuche pro Spiel nehmen, dann habe ich natürlich Probleme, meinen anderen Spielern ähnliche Nummern zu ermöglichen, also 10 wenigstens. Selbst einem Serge Ibaka, der in der Startelf steht, oder einem Enes Kanter, der auch in der Startelf steht, die talentiert sind in der Offensive, die einen Dreierwurf haben, die einen guten Zweier haben, die im Post gut operieren können, selbst die werden nicht, wenn es gut läuft, nicht oft genug angespielt. Wenn so ein Spieler mal ein gutes Spiel hat, dann muss man ihm eben auch mal die Pille geben und dann muss man mal die bittere Pille in Anführungszeichen schlucken, dass man eben nur 15 Versuche im Spiel hat und nicht 30 oder 40. Wenn also Serge Ibaka 6 Würfe nimmt und davon 6 drinne sind, dann sollte ich versuchen, ihm weiter die Pille zu geben, weil dann scheint es zu laufen. Und ich glaube, daran hapert es bei OKC. Wobei man einfach sagen muss, Randy Foy, ich glaube, die haben sich den Augustin-Effekt von Foy versprochen. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, Denver ist nicht so prall, er sitzt dann nur auf der Bank. Dann haben die einen Rookie-Point-Guard, der auch noch nicht so richtig weiß, wie er die Leute einsetzen muss. Wenn der zu uns kommt, mit einem Russell Westbrook, der fast 10 Assists averaged, mit einem Kevin Durant, der 6-7 Assists averaged, dann wird das unser Spot-Up-Shooter. Zusätzlich ist er kein schlechter Verteidiger, trotz seines Alters. Insofern, es hätte Sinn machen können, zumindest als Ergänzung. Es scheint aber momentan noch nicht zu klappen. Vielleicht wird das noch, wenn es in die Playoffs geht, man wird sehen. Jedenfalls, wie gesagt, Denver 2 Second-Round-Picks gekriegt. Gute Sache, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was Denver sich schon zusammengesammelt hat für den diesjährigen Draft-Pick, beziehungsweise für den diesjährigen Draft. Einen First-Round-Pick, den sie selber haben. Und jetzt müsst ihr wieder aufpassen, weil das ist wieder so ein bisschen eine Besonderheit. Aufgrund voriger Trades und Deals hat Denver das Recht, wenn New York schlechter ist und dadurch in der Lottery höher liegt, mit New York den diesjährigen Pick zu swappen. Und New York hat dann das Recht, den Pick mit Toronto zu swappen, sollte Toronto, was nicht passieren wird, schlechter sein. Chancen sind, Denver ist schlechter als New York derzeit, wird eine schlechtere Position haben, wird also ihren Pick behalten. New York steht besser da als Denver, aber schlechter als Toronto und das wird so bleiben. Insofern wird sich da nichts ändern, aber die Möglichkeit ist da. Sie haben noch einen First-Rounder, auch unprotected von Houston. Noch einen First-Rounder, den ich vorhin schon erwähnt hatte, mit Memphis. Einen First-Rounder von Memphis, auch unprotected. Und noch einen von Portland, der an den Top 14 geschützt ist, 2016, 2017. Die Chancen sind, dass Portland noch in den Playoffs drinnen bleibt, dementsprechend aus den Top 14 rausfällt. Und dementsprechend kann es sein, Chancen stehen gut, dass Denver 4 First-Round-Picks im kommenden Draft hat und dazu nochmal 3 Second-Round-Picks, ihren eigenen und einen von Charlotte und einen von OKC. Also 7 Picks. Ich glaube, das liegt on par mit Boston und Philly. Insofern könnte es dann so aussehen, dass von 60 möglichen Picks 20 an 3 Teams gehen, so gefühlt. Also das ist schon gut. Insofern, Denver macht es nicht schlecht. Die haben einen guten jungen Kern. Danilo Gallinari hat sich ja wieder verletzt, aber so die generellen Stützen mit Emmanuel Mudiay, Geoffrey Laverne, Nikola Jokic. Kenneth Faried. Ja, den wollen sie abgeben. Oh. Der stagniert zu sehr, der kommt nicht so richtig aus dem Kit in den letzten Jahren. Dann war ich zu voreilig. Ist kein schlechter Spieler, sicherlich, eben. Aber die haben einen ziemlich gut gepackten Frontcourt, eben mit Jokic, mit Laverne, mit Nurkic und dann noch Faried. Insofern, die Chancen sind groß, dass Faried wohl abgegeben wird, weil alle anderen drei sind 5 oder 6 Jahre jünger und haben eine höhere Decke höchstwahrscheinlich, zumindest offensiv. Defensiv muss man sehen, wobei Nikola Jokic hat schon einiges gezeigt im Rising Stars Challenge. Ja, ja, genau, war im Team World, immerhin, ich glaube, 6. oder 7. Mann, also gar nicht mal so verkehrt. Insofern, wie gesagt, dann war alles richtig gemacht und okay, sie ist so ein bisschen beschissen worden, beziehungsweise haben sich selber beschissen, muss man bald sagen. So, kommen wir zu einer netten Story ganz zum Schluss, wenn es um die Trades geht. Houston! Genau, Houston mal wieder involviert. Da ging es darum, dass Houston versucht hat, einen Erstrunden-Pick für 2016 von Detroit Pistons zu kriegen, der zwar Top 8 geschützt wäre, aber da die Pistons noch im Rennen um die Playoffs sind, hätte es durchaus sein können, dass er rausrutscht. Dafür sollten Donatas Montiunis und Marcus Thornton abgegeben werden. Der Witz an der Geschichte ist, erstens, dass es durchgefallen ist, weil Montiunis durch seine ärztliche Vorprüfung gefallen ist. Zweitens, dass die Rockets vor einer möglichen Playoff-Teilnahme allen Ernstes ihren Starting Power Forward vom Hof jagen wollten für einen Pick und einen alten Mann. Die wollten Joel Anthony holen, der 38 Jahre alt ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo nicht mal Charles Barkley mehr wusste, dass er noch in der Liga ist. Im letzten Inside the NBA Kenny the Jet Smith gefragt, wusstest du, dass Joel Anthony noch in der Liga ist? Und selbst Kenny the Jet Smith, der, wenn ihr mal Inside the NBA gesehen habt, gibt es da so ein herrliches Spiel, Who He Play For, wo Charles Barkley am Anfang jeder Saison gefragt wird, wo irgendwelche Spieler spielen, die quasi ja, unter ferner Liefen laufen und so gut wie nie auch nur einen Punkt kriegt. Kenny kriegt fast immer alle Punkte und selbst der wusste nicht mehr, dass Joel Anthony noch spielt. Also so ein bisschen eigenartig, was die Rockets da machen oder machen wollten. Zumal sie Marcus Thornton nur eine Woche später gewaved haben. Jedenfalls, Montiunis, guter junger Spieler mit nur 25, gute Statistiken und wie gesagt Starting 5 und definitiv Starting 5 Material. Leider jetzt in dieser Saison häufig verletzt und dementsprechend auch durch seine Physical gefallen. Dementsprechend haben die Pistons ihr Angebot zurückgezogen. Das ist nicht zustande gekommen. Aber, und das muss man wirklich sagen, wenn das geklappt hätte, dann hätte man wirklich mit den Pistons rechnen müssen. Weil die Pistons dann wirklich ein nicht nur sehr junges, sondern auch saustarkes Team gehabt hätten, das sehr ausgeglichen besetzt gewesen wäre und mit dem alle Möglichkeiten offen gewesen wären taktisch. Ja, was soll man noch groß dazu sagen, außer Houston hat halt eine irre, wirre Free Agency, Trade Deadline hinter sich mit einem perfekten Abschluss eigentlich, nämlich dass ein Trade zurückgezogen wurde. Ja, mehr fällt mir dazu ehrlich gesagt nicht ein. Es ist halt wirklich passend für die komplette Houston-Saison und wird wahrscheinlich sein Finale haben im Erstrunden aus. Und wie wir schon gesagt hatten in unserem letzten Podcast, obwohl natürlich Bleacher Report, Yahoo und so weiter alle gesagt haben, oh, Dwight Howard, und den muss man doch holen, und Dwight Howard, und Dwight Howard, und Dwight Howard. Und keiner wollte ihn. Ich habe damals gesagt, keiner will ihn aus den Gründen, die ich genannt habe. Zu teuer, zu verletzungsanfällig und nur noch ein Jahresvertrag. Wer gibt dafür irgendwas her? Und genau so ist es gekommen. Und wie Ralf schon gesagt hat, krönender Abschluss. Sie wollten ihre Starting Five plus ihren Sixth Man mit Ty Lawson, den sind sie ja losgeworden. Aber die Starting Five wollten sie zerschlagen, anscheinend, wie es aussieht. Howard weg und Monte Yunus weg. Ganz ehrlich, mich hätte es uns immer interessiert, wie sie allen Ernstes Hardens Tanken hätten verkaufen wollen. Denn ohne Howard, ohne Monte Yunus, ohne Lawson, auch wenn da nicht so optimal funktioniert hat, ohne Marcus Thornton, der auch noch eine gute Rolle eigentlich gespielt hat. Ja, das tut mir leid, aber was hätten sie denn dann bitte in die Playoffs gewollt? Zu Howard fällt mir noch ein, mit einer Mannschaft, die war wirklich interessiert, ich glaube sogar, dass das Boston war, nur es ist an einer Sache gescheitert, nämlich, dass er eine Vertragsverlängerung von vornherein nicht ausgeschlossen hat, aber er hat halt ausgeschlossen, dass er jetzt in den Trade sagt, okay Boys, ich gebe euch die Hand, wir machen das irgendwie schriftlich, dass ich im Sommer verlängere. Und deswegen hat das Team, ich glaube Boston, halt gesagt, okay, lassen wir. Aber das war, glaube ich, auch wahrscheinlich noch das heißeste Gerücht von allen Howard-Dingern. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Könnt ihr gerne nachgucken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es Boston war. Wobei, ob ich das mit Boston glauben soll, weiß ich immer noch nicht. Das hieß immer mal. Ich habe es ja schon mal erklärt, warum null Sinn macht. Ich weiß nicht, wer auf solche Ideen kommt. Und ganz ehrlich, ja, Danny Ainge, dem jungen Defoten, der will einen Superstar. Verständlich. Aber da hole ich doch keinen 31-Jährigen, der quasi einen Körper hat wie ein 80-Jähriger. Ist vollkommen richtig. Und der null ins Spielsystem des Trainers. Ich weiß nicht, wer sich sowas... Wenn ihr die Nummer von Danny Ainge habt, teilt sie mir mit. Ich verspreche euch, ich rufe an, ich frage ihn danach. Und wenn er mir allen Ernstes sagt, dass er das hätte machen wollen, schaue ich in meinem Leben kein Boston-Spiel mehr. Aber ich habe leider die Nummer nicht. Ich hätte sie gerne. Nicht, um ihn da irgendwie zu terrorisieren. Ich weiß nicht. Das ist ja, ich höre ja auch bei Bayern manchmal Sachen, wenn es um Fußball geht, nach dem Motto, was weiß ich, Bayern ist an Chicharito interessiert und denkt mir so, das ist ein netter kleiner Stürmer bei Leverkusen und für die schießt er ein paar Tore, so ihn holt sich doch Bayern nicht. Und das ist genau dasselbe. Und das ist im Basketball noch ein Tick komplexer als im Fußball, ich persönlich. Howard! Ja, ist ja gut. Talking about practice. Howard! Gottes Willen. So, wir sind also mit den Trades durch. Und dementsprechend kommen wir jetzt, wie versprochen, zu den sogenannten Waivers und Signings. Das heißt also, Waiver, nochmal kurz erklärt, Team verzichtet auf den Spieler, 5 Tage, habe ich euch erklärt. Die meisten Waivers sind aber effektiv Buyouts, das heißt, der Vertrag wird aufgelöst und das komplette Vertragsvolumen wird dem Spieler gezahlt. Ein ziemlich prominentes Beispiel war David Lee, Power Forward, der noch letzte Saison mit den Warriors einen Meistertitel gewonnen hat. Und ich glaube, der fasst sein Glück bis heute nicht, dass er es allen Ernstes in der Mannschaft noch eine Saison geschafft hat. Und das immerhin als, ich glaube, 7. oder 8. in der Rotation, bevor Steve Kerr die Mannschaft übernommen hat. Nachdem Steve Kerr die Mannschaft übernommen hat, Verzeihung. Bevor Steve Kerr kam, war er Starting Power Forward, hat auch ganz gute Nummern gehabt, aber wie gesagt, ich glaube, da glaubt sein Glück immer noch nicht. Manche Leute und Superstars suchen ewig nach dem Ring, bis ins hohe Alter, selbst wenn die Top-Leistung bringen, und David Lee ist quasi mit 32 fast schon am Ende, Zenit ist überschritten, hat aber seinen Ring und kann irgendwann in Ruhe nach Hause gehen. In jedem Fall, David Lee war fast klar, also das lief durch den Busch schon eine ganze Weile, dass Boston dort den Hahn zudrehen will. Die hatten gehofft, als sie ihn von Warriors geholt haben, dass er quasi zurück zu alten Nummern findet und er vielleicht nicht der Superstar wird, den sie suchen, aber vielleicht so ein Stück davor. Zusätzlich ist es natürlich immer brauchbar bei einem jungen Team wie Boston, wenn man einen älteren, erfahreneren Spieler in der Mannschaft hat und dazu noch einen, der einen Ring gewonnen hat. Da kann man sich nicht wirklich beschweren. Worüber man sich beschweren kann und sollte, war das Gehalt. 15 Millionen Dollar, der Vertrag lief zwar aus, aber trotzdem. Boston hat in dem Moment das Richtige gemacht. David Lee war unter ferner Liefen, war in der Rotation mit 16 Minuten. Das ist Platz 9 oder 10 oder 11. 7,1 Punkte, 4,3 Rebounds, 1,8 Assists. Schlechteste Werte in der gesamten Karriere, also nicht wirklich prickelnd. Und Boston hat, wie ihr sicherlich mitgekriegt habt, Kevin Love und angeblich Dwight Howard und noch ein paar andere, die haben versucht, was ging, um einen Superstar nach Beantown zu locken. Leider hat das nicht funktioniert, aber David Lee war halt ein wichtiger Baustein, weil trotz dass Boston Cap Space hatte, die 15 Millionen Dollar Cap Space, die sich so eröffnet haben, haben das Ganze, glaube ich, dann auf 20 Millionen Dollar geschraubt, wo dann ein Trade oder ein Deal für einen Superstar, der 25 Millionen verdient, durchaus möglich gewesen wäre. Dallas hat nicht lange gewartet, war zu erwarten. Die sind ja eigentlich immer an allen, das kann man eigentlich in den letzten 3-4 Jahren immer beobachten, wenn die Waivers losgehen, ist Dallas die erste Adresse. Erstens, weil sie einen Capspace haben, um immer jemanden aufzunehmen, und zweitens einfach, weil die den Wert nicht nur älterer Spieler zu schätzen wissen, sondern auch Spieler, die vielleicht woanders eine schlechte Saison hatten, wo es nicht ganz so funktioniert hat, die aber nachweislich Talent haben. Und das Beispiel sieht man jetzt bei David Lee, spielt 4 Minuten mehr, ist in der Rotation sicherlich an Position 8 oder 9, also jetzt nicht wahnsinnig hoch gestiegen, aber die Werte dafür, fast doppelt so viel oder mehr als doppelt so viele Rebounds, 8,9, 61% vom Feld, verglichen mit 45 vorher, und 11,6 Punkte, also auch da 4,5 Punkte mehr, und das alles in knapp 4 Minuten mehr, also ein Punkt und ein Rebound pro Minute mehr, das ist schon stark, dazu nur ein 2 Millionen Dollar Vertrag, ein Jahr, wie das meistens so ist, wie es auch bei Rondo gewesen wäre oder war dann. Dallas sucht ja meistens solche Leute. Schade ist natürlich, dass solche Leute immer nur zu Dallas über Waivers oder wenn sie Kinder mehr haben will, kommen und dann eben bloß ein Jahr bleiben, weil wenn man sich überlegt, was es doch für gute Spieler über die Jahre nach Dallas getragen hat, die, sagen wir mal so, dort auch gut reingepasst haben, sich dort auch wohlgefühlt haben, dann aber eben lieber nochmal 2 oder 3 Jahre Kohle verfolgt haben, hätte man vielleicht Dirk mittlerweile wieder ein gutes Team zusammenstellen können, wenn die ganzen Leute, unter anderem ein vorhin angesprochener Luke Mbamute, der dort auch seinen zweiten Frühling hatte, geblieben wären. El-Farouq Aminu, noch ein anderes Beispiel, der jetzt in Portland groß auftrumpft. Ist halt schade, aber wie gesagt, mit David Lee definitiv die richtige Entscheidung gefällt. Guter, solider Back-of-Power-Forward, keine Stretch 4, nimmt keine Dreier, lange Zweier, sind das höchste der Gefühle, fühlt sich auch im Post ganz wohl, sehr erfahrener Spieler, Playoff-Erfahrung haben wir ja schon gesagt, mit den Warriors, nicht nur letzte Saison, sondern auch davor. Und nach allem dafür halten, eine unheimlich gute Person, unheimlich guter Teammate, hat sich weder darüber beschwert, dass er bei Golden State nur dann von der Bank mehr kam, noch hat er sich darüber echauffiert, dass er getradet wurde, noch hat er sich über seinen Waiver echauffiert oder über seine geringe Spielzeit in Boston. Und das darf man nicht mit mangelndem Ehrgeiz übersetzen, das muss man einfach damit übersetzen, dass das ein sehr professioneller Spieler ist. Entsprechend kann man Dallas da nur beglückwünschen für den Pickup. Sehr gute Sache. Und ich denke, wenn Dallas die Playoffs macht, kann David Lee dort ein X-Faktor werden. X-Faktor werden, ja. Und ein gehöriges Wörtchen mitsprechen und mithelfen. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht bei Dallas versucht, Small Lineup zu spielen und einen David Lee vielleicht sogar auf Center stellt. Denn auch seine Blockrate ist bei Dallas hoch. Von nicht mal ein Block auf immerhin 1,1. Ist jetzt nicht die Welt. Aber für einen Spieler, der nie dafür bekannt war, viel zu blocken, immerhin eine anständige Verbesserung. Und für ihn persönlich war es in Boston schön, die haben ihn wieder fit gemacht. Er muss dort einiges an Kilos abgenommen haben. Ja, definitiv. zweite relativ große Name, der gehandelt wurde, war und ist, beziehungsweise ist jetzt nicht mehr, aber war eine ganze Zeit lang Joe Johnson. Kennt man ja, ISO Joe, erst von den Phoenix Suns, damals noch mit ihrer 7 Seconds or Less Offense, als ganz blutjunger Spieler. Später dann größtenteils bei Brooklyn, Shooting Guard Small Forward, größtenteils Small Forward. Ist natürlich auch schon ein bisschen jenseits des Verfallsdatums mit 34. Aber noch ein bisschen. War aber immer noch Starter immerhin, wobei das, ich glaube, bei Brooklyn wäre sogar ich Starter. Das war nicht mehr schwer dann irgendwann. Nee, nicht wirklich. Jedenfalls 34 Minuten, knapp 12 Punkte, knapp 4 Rebounds, 4 Assists, 41% aus dem Feld, 37 von 3 bei 4 Dreierversuchen pro Spiel. Aber hier das große Thema, ähnlich wie bei Boston, neben dem, dass Brooklyn scheiße ist, aber und der keine Punkt Picks ist, mehr hat. Keine Picks mehr und Joe Johnson hat einen massiven Vertrag gehabt mit immerhin 22 Millionen. Der wäre zwar ausgelaufen, aber auch da muss man wieder sagen, die hatten natürlich nicht die Hoffnung, dass dort ein Superstar hinkommt. Die hatten aber sicherlich die Hoffnung, Raum frei zu machen, um vielleicht über irgendwelche Deals, es stand im Raum, dass vielleicht Brook Lopez abgegeben wird, um ein, zwei junge Leute zu holen. Oder Thaddeus Young, um ein, zwei junge Leute zu holen. Um einfach zu versuchen, irgendwie zumindest eine Basis zu schaffen von vielleicht jungen Spielern, die sich dort in ein, zwei Jahren entwickeln können und die vielleicht irgendwann mal gewinnbringend getradet werden könnten. Ist natürlich leider nicht wirklich passiert. Brooklyn ist halt immer noch für den Arsch. Und Thaddeus Young und Brook Lopez tun mir unwahrscheinlich leid, mit dem Team spielen zu müssen, weil Brook Lopez verschwendet dort schon 4 Jahre. Und das ist ein Center, der jedem Team, das einen mobilen und Oldschool-Center brauchen könnte, gut zu Gesicht stehen würde. Also persönlich würde ich den zum Beispiel gerne in Memphis sehen. Jedenfalls, die Idee war auch da, wie gesagt, Salary Cap freimachen. Und es gab ja unheimlich viele Interessenten. Nicht nur unter anderem Dallas oder Miami, sondern eben auch Ralfs Lieblingsteam. Die Cleveland Cavaliers. Und vielleicht sollte man hier einwerfen, also ich bin jetzt kein großer Hater der Cavs, nur eigentlich mag ich sie. Nur da ist halt das Problem. Deswegen habe ich ja gesagt, dein Lieblingsteam. Ja, das hätte ja sein können, dass man es vielleicht ironisch versteht. Ja, das auch. Weil ich halt trotzdem sehr viel kritisiere und das ist halt genau der Punkt. Ich mag die Truppe an sich, sie hat eine talentierte Mannschaft, aber da wird einfach nichts Vernünftiges draus gemacht. Aber zurück zum Thema. Joe Johnson hat sich sehr schnell oder sehr früh, eigentlich eher sehr schnell ist das falsche Wort, sehr früh rumgesprochen, dass Boston ihn waven will. Brooklyn. Ja, Entschuldigung. Und es war sehr früh in den Medien zu lesen, dass sowohl er gesagt hat, bei Cleveland würde ich gerne unterschreiben, als auch Cleveland gesagt hat, yo, dich könnten wir vielleicht gebrauchen als das letzte Puzzle zu unserem Ring. Das suchen sie halt immer noch. Persönlich fand ich es ein bisschen witzig, weil er halt dann bei einem direkten Konkurrenten, kann man eigentlich sagen, unterschrieben hat, weil man sollte einfach dieses Jahr Miami nicht abschreiben. Und ist halt in Miami gelandet. Miami hat sich gefreut, hat ihn jetzt in der Starting Five, spielt dort im Schnitt 30 Minuten. Also, ihr habt dann aufgepasst, habt 4 Minuten weniger zwar als in Brooklyn, aber die Stats sind besser geworden. 14 Punkte, 3,2 Rebounds, 2,4 Assists. Bei, und hier finde ich, sollte man sich ein bisschen festhalten, 60% aus dem Feld und 67% von der Dreierlinie, wo er zwar jetzt weniger Würfe nimmt, aber trotzdem, ich finde gerade für den Shooting Guard sind das eigentlich Quoten in dieser Zeit, wo man sagen kann, Daumen hoch. Er hilft auch Miami, weil sie jetzt wieder jemanden haben, neben dem Green Bosch, wenn er halt fit wäre. Leider, gute Besserung von hier aus. Und einem Wade und einem Dragic, da haben wir jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 5 Spieler, die um die 14 aufwärts averagen können. Und da haben wir schon mal 75 Punkte zusammen. Ja gut, und Whiteside kann auch. Stimmt, Whiteside. 14 Punkte. Seht ihr, da haben wir schon mal 6-7 Spieler, die mal locker 80 Punkte für Miami hinlegen, wo sich das aber halt auch schön durch das System verteilt. Und dann hast du ja noch ein paar Ergänzungsspieler, aber anyway. Miami hat einfach hier, finde ich, genauso wie auch Dallas, einen Top-Move gemacht. Natürlich halt nur für ein Jahr zum Veteranenminimum. Aber kann man ehrlich gesagt nicht viel dann falsch machen. Er bringt Erfahrung mit, natürlich auch Playoff-Erfahrung. Klar, in dem Team ist jetzt nicht gerade das Team mit den vielen jungen Spielern, aber vielleicht gerade auf der Position kann er einem Winslow was mitgeben. Er kann sich, Green wird vielleicht auch noch ein bisschen entlastet. Green. Alles gut. Und vielleicht macht er dann auch das Spiel ein bisschen breit. Das ist noch ein bisschen Bewegung drin. Der Dragic hat wieder einen, den er für einen guten Wurf anspielen kann. Also von daher, genauso wie Dallas, hat Miami alles richtig gemacht. Ja, auch das muss man sagen, hat ja, also gerade so ein Spieler wie Johnson, da ist ja immer eine taktische Komponente mit dabei. In dem Fall Floor Spacing, was Miami dringend braucht. Winslow versucht sich zwar einen Dreier, das ist aber natürlich noch nicht so wahnsinnig von Erfolg gekrönt. Und wie jeder weiß, Dwayne Wade hat keinen Dreierwurf. Und wenn, dann kannst du das eher unter Rückverbuchen. Das ist nun mal ein Driver, ein Cutter und jemand, der Midrange-Würfe nimmt. Insofern ist das natürlich eine extrem gute und extrem wichtige Erweiterung im Arsenal. Gleichzeitig denke ich mal, dass sicherlich die Organisation schlichtweg den Ausschlag gegeben hat. Mal abgesehen davon, dass Miami im Gegensatz zu Cleveland schön warm ist, hast du mit Pat Riley einen GM, der selber zig Meistertitel gewonnen hat und auf seine Veteranen baut und bekannt dafür, seine Spieler gut und ordentlich zu behandeln und in jedes Jahr ein ordentliches Team aufzubauen. Und du hast mit Eric Spoelstra einen Trainer, der sich nicht mal von LeBron die Butter vom Brot hat nehmen lassen, der weiß, was er macht, der aus der Organisation kommt und der ebenfalls gut mit Veteranen umgehen kann, die gut einsetzen kann. Und dementsprechend ist das, denke ich mal, war das für mich eigentlich eine logischere Entscheidung als Cleveland, aus dem einfachen Grund, weil ganz ehrlich, nach Cleveland und was du da hörst, das würde ich mir auch nicht unbedingt antun, zumindest nicht mit 34. Das wäre wie wenn Kevin Garnett gesagt hätte, ich will mal unbedingt zu den Lakers. Das sowas machst du vielleicht mit Mitte 20, Ende 20, wo du Hoffnung hast, dass du, selbst wenn dort Scheiße passiert, noch 2-3 Jahre hast. Wäre aber 2-6 für Garnett auch viel, viel besser gewesen als jetzt. Ja, gut, aber wobei, 2-6 war Boston auch noch gut genug. Aber wie gesagt, sowas machst du nicht am Ende deiner Karriere, es sei denn, es geht wirklich nur noch um den Ring. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dann wäre Joe Johnson bei den Warriors oder bei San Antonio besser aufgehoben gewesen, weil ich persönlich sehe Cleveland keinen Ring gewinnen. Aber davon mal ganz abgesehen. Insofern hat er die richtige Entscheidung gewählt. Er wird sich gedacht haben, einen Ring gewinne ich weder mit denen noch mit denen. Dann gehe ich dorthin, wo es wärmer ist und die Organisation ein bisschen mehr Durchblick hat. Insofern, gute Sache von ihm und für ihn und gute Sache für den Club. So, die Rockets-Saga geht weiter. Wir haben ja nur schon ein paar Sachen angesprochen über die Rockets. Eine der Sachen, die passiert ist, ist, dass Ty Lawson von den Rockets outgebohrt wurde, um es jetzt mal einzudeutschen, also aus seinem Vertrag rausgekauft wurde. 12 Millionen, ein Jahr, auch das sicherlich, um in gewisser Hinsicht ein bisschen Cap-Space zu fabrizieren. Man hat sich mehr bei Houston erhofft, das ist auch klar. Das Ganze war so ein bisschen, weil kurz nachdem der Trade durch war, kam ja dann die Geschichte auf, beziehungsweise wurde dann halt publik vom GM her, dass Lawson angeblich besoffen zum Training ist und ständig gesoffen hat und so weiter, was mal seinen Stats jetzt nicht wirklich angemerkt hat, muss ich mal dazu sagen, weil hat getroffen. Einer der Spieler, von denen wir jetzt natürlich noch keine Stats haben, weil er bisher, glaube ich, erst ein Spiel gemacht hat für die Pacers. Ja, die Pacers. wo er jetzt ist. Deswegen würde ich mich jetzt an den letztjährigen Statistiken orientieren. 36 Minuten gespielt, Starting 5 gewesen, Starting Point Guard, ist auch klar. 15,2 Punkte, 3,1 Rebounds, 9,6 Assists, 44% aus dem Feld, 34% von 3. Bei Houston ist das Ganze dann extrem eingebrochen. 22 Minuten, nur noch 5,7 Punkte, 1,7 Rebounds, 3,4 Assists, 39% aus dem Feld und 33% von 3. Also das Einzige, was halbwegs stabil geblieben ist, ist die Dreierquote, aber auch bloß war da plötzlich nur unsere Hälfte der Würfe genommen hat. Ist jetzt, wie auch schon Joe Johnson und David Lee, für Veterans Minimum unter Vertrag bei den Indiana Pacers. Ich denke persönlich nicht schlecht. George Hill verletzt und immer mal verletzt. Und ich bin der Meinung, wenn das mit dem Saufen nicht wirklich vollkommen so krass war, wie es dargestellt wurde, ist es ein Spieler mit 28, der an die Statistiken von Denver wieder rankommen kann. Und wenn er im richtigen Teamumfeld ist, wahrscheinlich auch wieder rankommen wird. Insofern wäre es sicherlich für die Pacers ein richtig guter Feind, zumal die ja auch in Richtung der Playoffs pushen. Und gerade für eine Smallball-Lineup ist natürlich ein Point Guard wie Ty Lawson, der nicht nur den offenen Mann sieht, sondern selber auch, wenn es gut läuft, vernünftig Dreier werfen kann, ein großer Gewinn. Athletisch war er immer, schnell auch. Insofern sehe ich da keinen Grund, warum das nicht funktionieren könnte. Wenn die Mavericks nicht so abgeschreckt gewesen wären nach der Rondo-Geschichte, bin ich mir sogar relativ sicher, dass die da vielleicht ein paar Fühler ausgestreckt hätten als Backup für Darren Williams. Ist natürlich nicht passiert. Ist auch nicht weiter tragisch. Aber wie gesagt, also ich persönlich denke, das könnte ein guter Pickup sein, wenn er seine Enden auf der Reihe kriegt und sein Shit in Order kriegt, wie der Engländer sagen würde. Man hofft's, weil, wie gesagt, so viele Point Guards gibt's in der Liga nicht, die fast 10 Assists im Spiel hinlegen können und das über 80, 82 Spiele in der Saison. Insofern, ich hoffe, es wird wieder was. Wäre schön, weil, wie gesagt, er ist ein guter Spieler, er ist ein talentierter Spieler. Es gibt keinen Grund, warum der hinter James Harden versauern sollte. Zumal ich auch sagen muss, er jetzt bei den Pacers eher wieder Anspielstationen hat, die dann mal aus seinen Pässen was machen, wo dann auch die Assists hochgehen werden. Und was ich mir auch vorstellen könnte, man kam ja schon damals einigermaßen gut mit Stevenson zurecht und vielleicht haben die Pacers ein Gefühl, wie man mit schwierigen Charakteren umzugehen hat. Und vielleicht hilft ihm das auch, wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, er zieht jetzt das Jahr durch, macht ordentliche Stats, benimmt sich auch, kommt nichts mehr groß in die Öffentlichkeit. Vielleicht ist es auch nochmal für ihn ein Sprung im Sommer, irgendwo nochmal unterzukommen. Vielleicht ist es nicht gerade zu einem so prallen Vertrag, aber vielleicht besser, als dann im Sommer arbeitslos zu sein. Und vielleicht verkauft er sich auch so gut, dass die Pacers sagen, okay, Boy, das war gut mit dir, benimm dich weiterhin so, bring weiterhin deine Stats und hier hast du nochmal einen 3-4-Jahres-Vertrag, ich meine 28. Da kann er locker nochmal 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahre, wenn er dann in der Rotation ein bisschen runterrutscht von Minuten her, spielen kann. Also von daher, es ist halt so ein typisches Ding für die gewaveten Spieler, dass einfach durch diesen Einjahresvertrag die Risiken für das aufzunehmende Team immer relativ gering sind. Geht schief, wird im Sommer nichts weiter gemacht und dann geht in die Free Agency, geht's gut, hast du wahrscheinlich mehr Chancen mit ihm einen Vertrag auszuhandeln, als vielleicht mit anderen Teams. Außer natürlich, er explodiert dann förmlich und die bieten dem Vertrag an, wo du jetzt hier nicht mitgehen willst. Aber das ist nämlich genau das Problem. Ja. Dass die Belohnung für das Team halt eben nicht sonderlich prall ist, wie man es halt bei Dallas mehrfach gesehen hat. Die hätten einen Al-Farouq Aminu gerne gehalten. Die hätten sicherlich auch einen Amari Stoudemire gerne gehalten. Die hätten verschiedene andere Spieler sehr gerne gehalten. Aber die haben dann eben so eine vernünftige Saison meistens hingelegt, dass die dann schon wieder in den Bereich gerutscht sind, wo die Mavericks gesagt haben, sorry, aber bei aller Liebe, ihr habt jetzt ein halbes Jahr so gespielt. Keiner garantiert uns, dass ihr weiterhin so spielt. Klar. Insofern, wir können da nicht so weit mitgehen. Und das ist natürlich dann schon scheiße, wenn du halt quasi das Team bist, das den Spieler quasi wieder aufpäppelt und dann kannst du nicht mal die Belohnung einkassieren, indem du sagst, er bleibt bei uns. Aber vielleicht ist ja auch die Dichte in der Liga auf der Position Point Guard, gerade vielleicht bei dem Alter 28, so dicht, also jetzt nicht, dass es so viele 28-jährige Point Guards es gibt, aber überhaupt die Dichte an Point Guards, dass jetzt vielleicht nicht so viele Teams bei einem 28-jährigen Point Guard da nochmal anklopfen werden. Ist aber halt alles Theorie Ja und. gut, Rondo hat einen fetten Vertrag gekriegt mit 30 und hat bei Dallas absolute Grütze gespielt. Ja, gut, aber auch bei Sacramento, wo man halt auch so. Ihr wisst. Naja, bei Sacramento averaged aber fast ein Triple-Double. Er ist derzeit League Leader in Assists, der macht zwar bloß noch 12 Punkte, aber er hat noch nie wirklich viel gepunktet. Holt, glaube ich, 7 oder 8 Rebounds im Schnitt. Also, er ist jetzt vielleicht defensiv nicht mehr der Bombenspieler, aber für alles andere. Hut ab, Ja das hättest gut. du ja bei der, nach der Saison bei Dallas Nee. nicht erwarten können, nach dem halben Jahr. Aber wie gesagt, ich meine, bei Ty Lawson ist für mich auch die Sache, der spielt gefühlt seine ganze Karriere bei den Nuggets und dann schicken die dem hinterher, naja, by the way, das ist ein Säufer. Wo ich mir sage, wenn das ein Säufer ist, Nummer eins, habe ich nicht die Verantwortung als Team, mich darum zu kümmern und wenn der Spieler sich nicht kümmern lassen will, dann die Liga zu informieren, zu sagen, du pass mal auf, das ist ein schwerer Trinker, das funktioniert so nicht, das können wir nicht machen, das ist unverantwortlich, der muss in Rehab oder er muss quasi eine rote Flagge kriegen von der Liga, dass er nirgendwo angestellt werden kann, es sei denn, er geht in den Entzug. Ja, oder das, ja gut, In, das ist. insofern, das ist so für mich so ein Ding. Entweder stimmt's, und dann wirft das für mich nicht nur ein negatives Licht auf Ty Lawson aufgrund seines Lebenswandels, sondern ein extrem negatives Licht auf die Denver Nuggets als Team und als unverantwortliches Team. Oder es ist einfach nur Nachtreten und das wirft genauso wenig ein angenehmes Licht auf das Team. Insofern keine Ahnung. Aber wie gesagt, wie Ralf schon gesagt hat, hoffentlich wird da was draus. Vielleicht, wie gesagt, bleibt er bei den Pacers. Ich meine, du kannst nicht wirklich einen viel besseren GM kriegen als Larry Bird. Insofern schauen wir ganz einfach mal, was daraus wird. Und wünschen wir ihm Glück und Bleib trocken! Trockenheit. So, den letzten Abschnitt machen wir jetzt in einem Rutsch. Dann machen wir jetzt keine Chapters mehr, also Kapitel mehr, weil da jetzt nicht wahnsinnig viel zu sagen ist. Geht es einfach bloß noch um Spieler, die vielleicht einigen Fans noch was sagen, um euch einfach mal so noch einen Überblick zu geben, wer wo ist. JJ Hickson, ehemaliger Power Forward Center der Denver Nuggets, was dann neben Nurkic, Jokic, LaVern und Emmanuel Kenneth Faried, der fünfte Mann im Frontcourt war, weswegen ich das vorhin so erwähnt habe, ist aus seinem 5,5 Millionen Dollar Vertrag ausgekauft worden und hat zum Veteranenminimum bei den Washington Wizards unterschrieben. Insofern, auch da können wir nur sagen, wünschen wir ihm viel Glück. Man wird sehen, wie sich das, was sich da tut. Hickson's Statistiken haben sich nie so richtig davon erholt, nachdem er aus der Starting Five gerutscht ist. Das war scheinbar nicht sein Ding. Da wird er aber, glaube ich, bei den Wizards auch nicht wirklich drüber hinauskommen. Ist aber mit 27 noch relativ vernünftiges Alter und könnte noch ein guter Roleplayer werden. Vielleicht hat er bei Washington einfach ein bisschen mehr Glück, weil die Organisation vielleicht ein bisschen mehr Plan hat, was er eigentlich mit ihrem Kader machen will. Andre Miller sagt vielleicht noch einigen was. Der ist eine Legende in Cleveland. Nur um es mal so zu sagen. Weil er dort auch gefühlt 200 Jahre gespielt hat. Und tatsächlich ein paar Leistungen gebracht hat. Nämlich jahrelang, ohne dass man es gemerkt hat, fast 10 Assists geaveraged hat. Nur mal so. Ja, für die Vollidioten, die denken, dass Anderson Varejão eine Legende ist. Legende, mein Arsch. So, sorry. Es ist nicht böse gemeint, aber wenn ich so ein Gas immer höre, dann Da platzt platzt dir der mir Arsch. Sack, ja, oder Arsch spätes. Jedenfalls Andre Miller, Legende in der gesamten Liga, 16 Jahre in der Liga jetzt, 39, war dabei, als Kevin Garnett seine ersten Schritte gegangen ist, weil er da auch seine ersten Schritte gegangen ist. Hat jetzt, wurde damals zu den Timberwolves geholt, um so ein bisschen den Mentor für Ricky Rubio, aber eben auch für Zach LaVine zu spielen. Anscheinend waren die Timberwolves dann nicht mehr der Meinung, dass sie ihn unbedingt brauchen. In der Rolle hat er auch kaum noch Minuten gehabt. Ich glaube am Ende auch 5 Minuten pro Spiel oder sowas. Ist aber aufgrund einfach seiner langjährigen Liga-Zugehörigkeit jemand, der sicherlich einigen noch was sagt. Hat jetzt fürs Veteranenminimum für ein Jahr bei San Antonio unterschrieben, wo er meiner Ansicht nach ganz gut hinpasst, wird dort auch nicht viele Minuten kriegen, ist aber aufgrund seiner Spielintelligenz, seiner Erfahrung ein Spieler, den Greg Popovich sicherlich sehr hoch ansieht. Entsprechend muss man da ganz einfach sagen, man wird sehen, was rauskommt, vielleicht spielt er in den Playoffs eine wichtige Rolle. Das ist aber so ein Spieler, den sicherlich jedes Team gebrauchen kann. Und auf den du dich in jeder Situation einfach verlassen kannst. Du bist keine 16 Jahre in der Liga, wenn du nicht zuverlässig immer noch Leistung bringst. Selbst wenn es nur für 5 Minuten sind, selbst wenn du die Hälfte der Spiele nicht machst, weil du did not play coaches decision hast. Du bist mit 39 nach 16 Jahren nicht mehr in der Liga, wenn du nicht noch was drauf hast. Ein anderer Name, den vielleicht einige kennen, italienischer Nationalspieler, Andrea Bargnani von, ihr wisst es vielleicht, Brooklyn, die scheiße sind, hat dort noch einen winzigen Vertrag gehabt, also warum der dort nicht mehr gebraucht oder gewollt wird, das weiß nur Brooklyn. Der liebe Gott, 2 Jahre, 1,5 Millionen Dollar, das ist effektiv für seine Liga-Zugehörigkeit fast schon Veteranenminimum, also billiger kannst du den Spieler gar nicht kriegen, es sei denn, er war der absolute Stinkstiefel. Kann ich euch nicht sagen, woran es lag. Hat bisher noch keinen neuen Vertrag und keinen neuen Verein gefunden. Weiß nicht, ob das noch wird bei ihm. Wird man sehen. Vielleicht geht er auch nach Europa zurück, weiß man ja nicht. Also es ist ja. Es kann durchaus sein. Es wäre eine Alternative und da wäre es ja schon eine Bereicherung für die meisten Euroleague-Teams. Und mit 30 Jahren ist er ja noch nicht unbedingt steinalt. Eben, das sind noch 3-4 Jahre sind er noch drin. Wen wir auch mit auf der Liste haben, ist ein Spieler, wo man sich sehr viel erhofft hat in Cleveland, ist der Nummer 1 Pick von 2012, Anthony Bennett. Ja, ihr hört richtig, der 22-jährige Anthony Bennett, der nicht mal mehr 1 Million pro Jahr verdient hat, war den Toronto Raptors zu teuer oder einfach zu schlecht, obwohl man gehört hat, dass er unheimlich viel gemacht hat, dass er gut trainiert hat. Vielleicht hat er auch einfach nicht gepasst, vielleicht hat die Chemie nicht gepasst. Interessant ist das Ganze, weil Anthony Bennett Kanadier ist. Insofern ist es schon ein bisschen eine seltsame Entscheidung zu sagen, einen 22-jährigen Spieler, der potenziell vielleicht noch explodieren könnte und dann auch noch Kanadier und dann kostet der dich kaum was, den auszukaufen aus seinem Vertrag. Aber er wird nicht als armer Mann sterben, denn er hat zumindest dieses Jahr immerhin noch die letzte Charge seines Rookie-Deals, aus denen ja die Timberwolves letztes Jahr rausgekauft haben, von 3,65 Millionen kassiert, plus die 59.000, also immerhin hat er dieses Jahr noch 4,5 Millionen dafür gemacht, dass er, ich glaube, 3 Spiele gemacht hat, gefühlt, und 5 Minuten davon gespielt hat. Wie gesagt, es ist schade. Er war nie Nummer 1 Pick, das muss man mal ganz klar sagen. Das hat sich nur Cleveland gedacht, aber Cleveland ist auch der Meinung, dass Tristan Thompson ein Nummer 4 Pick war und feiert sich dafür Kyrie Irving und LeBron James, die ganz klare Nummer 1 Picks waren, tatsächlich an der Position genommen zu haben. Da kann man, glaube ich, eine eigene Show drüber machen, wie behämmert Cleveland in der Zeit vor LeBron, nach LeBron gedraftet hat. Seid noch mal daran erinnert, eine der Regeln dafür, wie man Draftpicks traden kann, geht auf einen ehemaligen Cleveland-Eigentümer zurück. Insofern, Cleveland hat eine ganz, ganz tolle Geschichte, was Draftpicks angeht. Das könnte man mal in einer Spezialsendung regeln, nach dem Motto, die behämmertsten GMs aller Zeiten. Oh, das wird ein Spaß werden. Das müsste man wirklich mal machen, weil da gibt es ja einige, unter anderem GM-Eigentümer Michael Jordan, der Meinung war, Kwame Brown Nummer 1 draften zu müssen. Geschenkt. Ja. Wie gesagt, Anthony Bennett mal wieder ohne Team. Es ist schade, wie gesagt, das ist ein 22-Jähriger. Mein Gott, für das Geld stecken in der D-League und lassen dort so lange schwitzen, bis er nur noch 75 Kilo wiegt. Was auch immer, aber du wirst ja nicht Nummer 1 Pick, na doch, schon Nummer 1 Pick wirst du, aber du wirst ja nicht gedraftet. Und er wäre ja von einem anderen Team irgendwo anders gedraftet worden, wenn da nicht irgendwo was da wäre. Und er war ja bei den Pan-American Games überragend für Richtig. Kanada. Insofern, da ist ja Talent da. Die Frage ist bloß, warum es niemand in der Lage ist, das rauszukriegen. Und das jetzt schon das dritte Team ist. Also okay, bei Cleveland war er auch lange verletzt, aber halt... Wobei, selbst wenn er nicht verletzt war, hat er bloß 17 Minuten gespielt. Ja. Das ist für einen Rookie und für einen Nummer 1 Pick. Man muss dann aber sich halt auch fragen, selbst bei Minnesota in der letzten Saison, die dort ja schon auf, ja, Rebuild kann man sagen, viel Spielzeit für junge Spieler gegeben, selbst da hat er es ja nicht wirklich geschafft. Also es muss irgendeinen Grund, muss es ja geben, dass er selbst da sich nicht durchgesetzt hat oder überhaupt zu ein bisschen mehr gekommen ist. Bei Toronto könnte man wirklich vielleicht sagen, okay, hat er nicht mal den Stich irgendwie gehabt, in die Rotation zu kommen. Klar, Einwurf, die liegt, keine Frage. Aber man kann sich das andere nicht erklären, gerade bei Toronto, weil die jetzt ja nicht gerade verschrien sind als eine Truppe, die mit ihren Spielern mies umgeht oder voreilig irgendwelchen Mist macht. Ja, aber auf die Liga muss ich trotzdem nochmal eingehen, weil das ist für mich so eine Frage. Wenn ich einen 22-jährigen oder jüngeren Spieler habe, 21, 20, und ich kann und gebe dem nur 3-4 Minuten und die Großteil der Spiele spielt er gar nicht, macht es denn überhaupt Sinn, den im Kader zu haben? Ja, macht es da nicht eher Sinn zu sagen, Jung, komm, spiel in der D-League. Ja. Zeig dich da. Und wenn du nur dorthin gehst, um eben regelmäßig zu spielen, ich begreife es nicht, meine, die verschenken sich doch damit nichts. Die 950.000, die kannst du doch in die Tonne hauen. Ja. Ich meine, zumal man dazu sagen muss, du hast ja auch eine Mindestausgabe, die ein Team machen muss. Also, und was hat denn Toronto mit der 1 Million jetzt gemacht? Die wären nach dem Jahr auch bloß weg gewesen. Also, schwierig nachzuvollziehen. Ich verstehe es hinten und vorne nicht. Es sei denn, er hat sich daneben benommen, bloß das hätte man gehört. Und nach allem, was man gehört hat, hat er im Training Vollgas gegeben, hatte vor der Saison unheimlich viel Gewicht verloren, hat sich wirklich reingehangen. Insofern, keine Ahnung. Ich persönlich, ich fände es gut, wenn Dallas holt. Ich hab so das Gefühl, ich glaube, bei Dallas mit einem Rick Carlisle und einem Darren Williams und einem Dirk Nowitzki und vielleicht, wenn er über die Saison hinaus bleibt, was ich gut fände, einem Sasa Pachulia, ich glaube, da könnte er tatsächlich vielleicht... Die hätten vielleicht die Geduld. Erstens hätten die Geduld und zweitens, da hast du lauter ältere Spieler, die auch alle Profis sind. Und ich glaube... Das fehlt. Das hat ihm gefehlt. Für ihn wäre das wirklich gut, in einer Mannschaft mit lauter älteren Spielern zu sein, die alle schon alles durch haben und die, wo vielleicht auch einer dabei ist und sagt, komm, Junge, ich nehme dich unter den Arm. Genauso wie du halt einen Eigentümer hast mit Mark Cuban, der dann vielleicht sagt, du pass mal auf, du bist 22, du hast potenziell noch 10, 12, 13 richtig gute Jahre in der Liga und du kostest uns kaum was. Mark Cuban hat ja nicht vor nicht allzu langer Zeit erst gesagt, aufgrund der Capspace-Explosion, der Max-Contract-Explosion, sind für ihn die Rookie oder haben für ihn die Rookie-Contracts noch an viel mehr Wert gewonnen, schlichtweg, weil du da weißt, du hast den Spieler so und so lange und zu dem und dem Vertrag und du kannst planen und es sind preiswerte Verträge und du kannst um so Spieler ein Team aufbauen. Und wie gesagt, ich würde ihm wünschen, dass er ein Team findet. Und wenn es die Lakers sind, vielleicht braucht er so einen Vollidioten wie Byron Scott als Coach oder irgendwas. Oder gut, Orlando, da sind schon so viele Junge. Aber es gibt sicherlich einige Teams. Brooklyn, mit einem guten Coach. New York, ja, die junge Spieler jetzt suchen. Aber der wird abgestempelt sein, das ist das Problem jetzt. Ja. Wenn du es nicht mal in Toronto schaffst, auf Deutsch gesagt. Nicht, dass jetzt Toronto eine schlechte Truppe ist, keine Frage. Die sind auf 2 oder 3 jetzt im Osten. Aber es geht trotzdem dieser 2. Es ist trotzdem dieser Punkt so, wenn du es nicht mal da schaffst bei einer Mannschaft, die jetzt, wo du jetzt keine Konkurrenz auf deiner Position hast, weil ich meine, er kann Small Forward, Power Forward, Center und. Ja gut, er hat aber Konkurrenz auf seiner Position. Er hat Konkurrenz auf Small Forward, er hat Konkurrenz auf Power Forward. Ja gut, aber er hat Konkurrenz ja, nur gut. Für einen Center, wenn du nicht gerade Small Lineup spielst, ist er zu klein. Und wie gesagt, würdest du einen Spieler, der in den letzten 3 oder 4 Jahren vielleicht 40 Spiele gemacht hat und kaum mehr als 5 Minuten, würdest du den plötzlich in das Starting-Lineup stecken? Nee, aber vielleicht jetzt die Rotation. Ja, bloß dann ist wieder die Frage, das ist ein Team, die sich kurz, deswegen hat mich das schon gestört, dass die ihn überhaupt unter Vertrag genommen haben. Ja, das ist ein Team, das sich Titelhoffnung macht. Oder zumindest Eastern Conference Final Hoffnung. Warum nehme ich dann so ein Projekt unter meine Fittiche und wo ich genau weiß, wenn ich gewinnen will, kann ich dem Jungen keine Chancen geben, mal 20 Minuten zu spielen, um sich zu beweisen und um richtig in den Rhythmus zu kommen, weil das mir als Team schadet. Nicht? Insofern, ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, bei einer Mannschaft wie Portland, die nicht zu verlieren haben, die zum Beispiel einen Noah Vonleh von Charlotte geholt hat, der auch schon abgeschrieben war, nach seinem ersten Jahr, ja, und jetzt bei Portland aufblüht, die andere geholt haben, einen Mason Plumlee, einen Ed Davis von Lakers und solche Leute. CJ McCollum war auch schon abgeschrieben. Also da hätte ich mir die nicht zu verlieren haben, die auch sagen, pass auf, wir haben eine junge Truppe, wir lassen die zusammen spielen und sehen, was rauskommt. Aber Toronto hat für mich, außer dass es in Kanada ist. Und das ist der Punkt, den ich mir vorstellen kann, ohne da Toronto böse zu nahe zu treten. Ich glaube, das war eine Art Marketing-Gag. Einfach, wir holen den talentierten Kanadier nach Hause. Mehr kann ich, also, vielleicht haben sie sich wirklich trotzdem was darunter vorgestellt, aber einfach dieser Fansog in dem Bezug. Einfach, wie gesagt, wie schon gesagt, zu sagen, hier, wir haben das kanadische Supertalent im Basketball, weil er halt von den Clevelands, warum auch immer, auf Nummer 1 Na, das kanadische Supertalent ist Andrew Wiggins. Aber wie, ja gut, ja, aber den kriegen sie ja nicht. Ja, aber, das könnte schwierig werden. Stimmt, Wiggins ist ja auch Kanadier, die haben jetzt gespielt, klar, die haben ja zusammen bei diesem Amerikameisterschaft gespielt. Aber trotzdem, es ist halt dieser Punkt, es war möglich, ihn zu holen. Er ist ein Kanadier. Man hätte eine Feel-Good-Story draus machen können, ich weiß aber halt nicht, wie weit sie da gedacht also haben. Also du willst niemandem was unterstellen, aber deine Unterstellung ist im Prinzip, dass es quasi ein Marketing-Gag war. Oder die Hoffnung, dass es ein gutes Marketing geben könnte, richtig, wenn er sich denn beweist. Richtig. Dann ist natürlich die Frage, die wir ja schon dreimal gestellt haben, hat er so wenig Chancen gekriegt, weil er so schlecht war oder weil das Team kein Risiko eingehen wollte? Und wenn das Team kein Risiko eingehen wollte, was ja meine Theorie ist, dann ist die Frage nach wie vor, warum holst du ihn dann? Weil du weißt, dass du mit dem Team, das du jetzt hast, in den nächsten 3-4 Jahren immer wieder in derselben Situation bist. Das heißt, in den nächsten 3-4 Jahren wirst du nie in der Situation mit dem Team, mit dem Grundkader sein, zu sagen, wow, wir lassen Anthony Bennett jetzt mal 20, 25 Minuten spielen. Um die Frage zu beantworten, müssten wir nach Toronto fliegen und die Trainingsvideos klauen, um dann mit Sicherheit zu wissen, wie sich Bennett im Training angestellt hat. Also Aufruf an euch. Neben der Nummer von Danny Ainge, die ihr mir bitte besorgt. Ja, könnt ihr mir schreiben. Besorgt die Trainingsvideos der Raptors mit Bennett. Trainingsvideos ranholen, damit wir das beurteilen können. Weil, wie gesagt, irgendwie, das ist wie die Schulter mit Ty Lawson und dem Saufen. So, irgendwie macht das Ding für mich keinen wirklichen Sinn. Aber wie gesagt, ich persönlich hoffe einfach, dass er irgendwo landet, wo er reinpasst, weil, wie gesagt, ein Spieler wie der, auch von der Athletik, wenn er denn, wie gesagt, sein Optimalgewicht hat und von den Anlagen, die er mitbringt, es ist eigentlich, wäre schade drum, weil ich habe jetzt neulich erst eine Statistik gelesen über ihn, die mich schon ein bisschen schockiert hat. Greg Odom, der quasi so gut wie nie gespielt hat, weil er ständig verletzt war, hat mehr Karrierepunkte als Anthony Bennett. Wenn Anthony Bennett jetzt nie wieder in der NBA spielen sollte, dann würde er als ewige Nummer 2 der Nummer 1 Picks mit den wenigsten Punkten in der NBA eingehen. Es gibt nur einen Spieler, der schlechter ist. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, der 1964 gedraftet wurde. Ruf doch mal Uli Hoeneß an. Vielleicht braucht Bayern noch ein Backup für Bryant. Ja, doch. Ja, stimmt. Vielleicht geht er ja in die BBL zu Bayern. Das wär's doch. Bennett geht in die BBL, spielt dann 6 Jahre bei Bayern und macht dann einen Tibor Pleiss und geht zu Utah und spielt in der D-League für die Fort Wayne Stampede oder wie die heißen. So, gehen wir mal zum Letzten. Jo, der Letzte, den wir noch auf der Liste haben, ist Kevin Martin. Auch wird sicherlich auch wieder vielen bekannt sein. Ewiger Veteran, 11 Jahre in der Liga, Shooting Guard Small Forward, 7 Millionen noch drauf. Da macht es Sinn für Minnesota, ihn rauszukaufen. Einfach, weil man mit Pekovic schon jemanden hat, der den Cap sehr belastet. Vielleicht hatte man sich die Hoffnung gemacht, dass man Cap so befreit, dass man vielleicht noch eine sinnvolle Ergänzung für den Kader machen kann. Ist vielleicht nicht gekommen. Der andere Grund war, Kevin Martin war diese Saison einfach schlecht. Die Stats waren mit Abstand die schlechtesten seiner Karriere. Also mit wirklich, das konntest du ja nicht mal mit angucken. Mal abgesehen, die Defense von Kevin Martin war schon immer nicht vorhanden. Und diesmal hat der Offense ihn auch vollkommen im Stich gelassen. Und da macht es einfach Sinn zu sagen, du pass auf, das hat keinen Wert mehr, zumindest nicht für den Preis. See you later. Man hat mit Zach LaVine jemanden, der zwar nominell ein Point Guard ist, der aber aufgrund der Größe, der Athletik und des Dreierwurfs sich sicherlich sehr gut zu Hause fühlen würde auf Shooting Guard. Andrew Wiggins kann auch Shooting Guard und Small Forward spielen. Also da gibt es überhaupt keinen wirklichen Bedarf. Dann haben sie noch Shabazz Muhammad, der dort auch noch spielt. Also es ist einfach kein wirklicher Bedarf da gewesen. Und es gibt so die Gerüchteküche, dass Kevin Martin eventuell ähnlich Andre Miller lustigerweise bei den Spurs landen könnte. Als quasi 12. Mann. Backup von Backup. Als vielleicht jemand, der ein Danny Green Backup sein könnte für bestimmte Momente, wenn er sein Shooting wieder auf die Reihe kriegt. Weiß ich nicht, vielleicht war es das aber auch einfach für Kevin Martin, weil man darf eins nicht vergessen, selbst in Ray Allen, und der hat in seinen letzten Stationen wirklich noch gut gespielt, ist dieses Jahr nicht mehr unter Vertrag genommen worden, war noch fit, hat gesagt, er spielt für das absolute Veterans Minimum, hat Cleveland alles, hat er überlegt. Ja, wo du dich fragst, zwei Saisons, wenn man jetzt mitrechnet, 1,5 Saisons lang. Ja, wo du dich fragst, warum sie es nicht machen. Ich meine, schaden könnte er dem Team, weiß Gott nicht. Shooting bringt er mit. Und wenn es nur Spot-Up-Shooting ist, fit ist er auch noch. War, ich glaube, noch nie lange in seiner Karriere verletzt. Zumindest nicht in den letzten 10 Jahren. Ist wirklich top-fit. Ist für sein Alter mit fast 40 auch noch sehr athletisch. Also, keine Ahnung. Insofern, das ist halt so die Krux bei Kevin Martin. Wenn das ein 28-Jähriger wäre, würde ich sagen, da passiert noch was. 33 und du hast Leute im ähnlichen Alter auf der Free Agent List, die besser sind in dem, was er macht und noch eine bessere Defense spielen. Ich sehe ihn noch nicht irgendwo unterkommen. Vielleicht holen die Lakers. Ja, fragt mich mal was Leichteres. Vielleicht taucht er auch bei Dallas auf und hat plötzlich seinen zweiten Frühling und geht dann für einen Max Contract zu Brooklyn. Keine Ahnung. Aber ich sehe es noch nicht so wirklich und bisher hat er auch noch nicht keinen neuen Vertrag gekriegt und keinen neuen Verein gefunden. Schauen wir mal, was rauskommt. Das ist ja das Lustige, da wir jetzt auch in dem Zeitraum sind, wo nach dem All-Star-Game geht das los, wo 10-Day-Contracts gegeben werden können, also die 10-Tages-Contracts, von denen ihr vielleicht schon mal was gehört habt, die dreimal erneuert werden können und danach musste den Spieler also 10, 10, 10 und danach musste den Spieler entweder behalten oder mussten wieder in den Free Agent Pool zurückgeben. Insofern vielleicht wird da was, vielleicht hören wir da auch noch von anderen Spielern, denn gewaved werden kann ja immer noch, entlassen werden kann auch immer noch. Also schauen wir mal, was da rauskommt. Das war Rim Protection jetzt für diese Woche. Jo. Wir werden nach aller Voraussicht nach nächste Woche eine neue Episode machen. Einfach, die kommt dann auch nächste Woche direkt. Aus dem einfachen Grund, weil wir haben uns ja quasi ein bisschen verschoben. diese Episode hätte letzte Woche kommen sollen und die nächstwöchige Episode kommt dann raus, wann sie rauskommen soll. Wir wollen ja alle 14 Tage den Rhythmus beibehalten. Entsprechend würde dann die Episode nach nächster Woche, damit er in etwa so im Ziel bleibt, würde dann höchstwahrscheinlich, würden wir gucken, dass wir sie vielleicht Ende März gebacken kriegen. Vor Ostern. Entweder vor Ostern. Wenn wir vor Ostern nicht hinkriegen, dann wird das die Woche nach Ostern sicherlich, wenn wir rausgekriegt haben, wie wir das über Skype hinkriegen. Das kriegen wir schon auch irgendwie hin. In jedem Fall, das ist halt jetzt erstmal der Plan, dass ihr es ungefähr einschätzen könnt. Heute ist der 8.3. Ich versuche die Episode heute noch online zu stellen. Die nächste Episode würde dann entsprechend höchstwahrscheinlich am 15., vielleicht am 16. kommen. Und die darauffolgende Episode würde dann Ende März, Anfang April rauskommen. Da in der nächsten Episode wollen wir uns ein bisschen mit den Playoffs beschäftigen, angucken, wie sind die Chancen von den Teams. Und aufgrund von Fanwünschen werden wir mal so ein bisschen was Persönliches preisgeben, weil wir ja momentan immer noch so ein bisschen allgemein über die Thematik NBA und dergleichen reden. Wollen wir euch mal teilhaben lassen, für welche Teams unser Herz schlägt, warum, wie lange, weshalb. Aber ihr könnt immer Vorschläge machen. Das wisst ihr. Das bieten wir euch an. Ihr könnt auf unsere Facebook-Seite, ihr könnt im Blog direkt Kommentare schreiben, ihr könnt sogar Rezensionen über iTunes schreiben. Ihr seid da voll in Control. Sagt uns, worüber wir reden sollen. Sagt uns, was euch interessieren würde. Erzählt uns, was ihr wissen wollt. Ja, für uns ist es auch nicht leicht, dann immer Themen zu finden, die interessant zu gestalten sind, die euch vielleicht auch interessieren würden. Insofern, für uns ist es schlicht und ergreifend wichtig zu wissen, was ihr hören wollt, damit wir euch das präsentieren können, damit es für euch auch einfach interessant wird. Also hört rein in die nächste Episode und wie gesagt, gebt uns Feedback, sagt uns, was ihr hören wollt und das war Rim Protection für diese Woche. Ralf, genau. Hast du noch was zu sagen? Also, Ball don't lie. Ball don't lie. Okay, haut rein. I don't know what this is, D. No. Barbecue chicken alert. Barbecue chicken alert. You can't guard this man. You marinate him, you season him, and then you cook him. Barbecue chicken alert. He's going on a trip on a little rocket ship. The little lifestyle.